Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. In dieser Episode geht es um den Flughafen, genauer gesagt um den Flughafen Stuttgart. Es ist die erste von drei Episoden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich war Ende Juni diesen Jahres einen Tag lang auf dem Flughafen in Stuttgart, habe da mit, glaube ich, 8 verschiedenen Mitarbeitern zu 8 verschiedenen Themen geredet, um einfach so mehr oder weniger kompletten Überblick über einen Flughafen zu bekommen und das dann im Podcast darzustellen. Es sind dabei 4,5 Stunden Material rausgekommen und das ist nur wirklich zu viel für eine Episode. Wir haben uns entschieden, das in 3 Episoden aufzuteilen. In dieser Episode geht es zunächst mal um einen generellen Überblick. Da haben wir uns mit Beate Schleicher unterhalten, die ist stellvertretende Pressesprecherin am Flughafen. Dann im Teil 2 haben wir uns unterhalten mit Uwe Schwanzer, der für die Beleuchtung und die Stromversorgung der Flugzeuge am Boden zuständig ist. Und unser dritter Gesprächspartner ist Holger Gorshöfer von der Flugsicherung, DFS, der uns ein bisschen was über den Tower erzählt hat. Übrigens wird im Podcast öfter mal der Begriff 2507 oder 0725 erwähnt. Das sind die Landebahnrichtungen. Die 25 und die 07 geben quasi die Kompassrichtungen an, also 250 Grad bzw. 70 Grad. Und eine weitere Sache sollte ich vielleicht noch erwähnen. Wir haben die einzelnen Gespräche in einer anderen Reihenfolge aufgenommen, als sie hier jetzt in den 3 Podcast-Episoden sozusagen gesendet werden. Und hin und wieder kommt so eine Referenz vor, so nach dem Motto, wir waren heute schon hier und da, die jetzt in der Aufnahme oder hier in der Sendungsreihenfolge keinen so wirklichen Sinn macht. Aber wir wollen es nicht rausschneiden, weil sonst der ganze Gesprächsfluss wieder irgendwie ins Stocken gerät. Also nicht wundern. Ja, viel mehr fällt mir eigentlich gar nicht ein als Vorgeplänkel und deshalb starten wir einfach gleich damit, dass sich unser erster Gast, Frau Schleicher, vorstellt. Ja, hallo, erstmal willkommen hier am Flughafen. Mein Name ist Beate Schleicher, ich bin die stellvertretende Pressesprecherin hier und Sie haben sicherlich viele Fragen hier zum Flughafen. Ein paar Infos kann ich Ihnen vorab geben. Der Landesflughafen hat im Jahr etwa 10 Millionen Passagiere. Letztes Jahr, also 2010, waren es 9,2 Millionen. Wir waren auch schon mal über 10 Millionen, da wollen wir auch wieder hin. Im Moment ist es ein bisschen weniger. Nur damit sich die Leute was vorstellen können, in welchem Verhältnis steht es beispielsweise zu Frankfurt oder Heathrow? Ja, Frankfurt hat das Fünffache auch. München ist deutlich größer. Okay. Also diese großen Hubs, die die internationalen Drehkreuze bedienen, die sind also um ein Vielfaches größer als Stuttgart. Das heißt, wir haben hier eben auch eine Bahn. So ist es. Nur in Anführungszeichen. Ja, das ist aber schon ein Alleinstellungsmerkmal hier für uns. Also ist kein anderer Flughafen hier in der Republik, der so viel Verkehr mit einer einzigen Start- und Landebahn abwickelt. Okay. Und die Verbindungen sind dann hauptsächlich innereuropäisch oder auch transatlantisch? Vorwiegend, wir haben aber auch eine transatlantische Verbindung, seit neuestem sogar 2. Die Delta Airlines fliegt schon seit über 20 Jahren nach Atlanta. Wir haben seit kurzem jetzt auch wieder einen New York-Flug und hoffen, dass der auch lange durchhält. Durchhalten hängt von den tatsächlichen Passagierzahlen dann ab, oder? Ja, auch von der Konkurrenz eben von Frankfurt und München. Da haben die Passagiere natürlich eine ganz andere Auswahl, auch dann mit Umsteigen. Insofern schauen wir einfach, wie sich's entwickelt und wir denken schon, dass Stuttgart da genügend Potenzial hat. Ja, was wir heute ja vorhaben, ist uns mit verschiedenen Kollegen auf dem Flughafen zu verschiedenen Themen zu unterhalten. Die Idee wäre jetzt, dass Sie uns vielleicht so ein klein bisschen einen Überblick geben, was hier so alles passiert und welche anderen Firmen, Tochterfirmen, Organisationen hier irgendwas tun. Gut, da wird oft viel verwechselt. Da kann man auch gleich mal darauf hinweisen, die Flughafengesellschaft ist eigentlich reiner Infrastrukturanbieter. Das heißt, wir stellen die Start- und Landebahn hin, die Rollwege und das Vorfeld. Wir machen die Beleuchtung dazu, wir sorgen dafür, dass Strom und Wasser da ist, wir halten die Terminals in Schuss, wir bieten die Parkplätze an und dann kommen die Airlines und sagen, oh toll, schöne Anlage, hier möchten wir fliegen. Dazu brauchen wir hier Personal, das heißt, wir brauchen hier Handlingsfirmen, wir brauchen eine Station, wir brauchen ein Büro. Eine Station ist eine Niederlassung, ein Büro einer Airline hier am Ort. Also nicht jede unserer rund 50, 60 Airlines hat ein eigenes Büro oder eine eigene Station hier. Das sind eigentlich nur die größeren Airlines. Und die anderen werden oft oder werden von einem Handlingspartner übernommen. Das ist eine Servicefirma, die für diese ganzen Airlines die Passagiere eincheckt, nach dem Gepäck schaut, nach verlorenen Koffern schaut und sich da um alles kümmert. Es gibt bestimmt auch einen Unterschied zwischen Airlines, die hier stationiert sind, also irgendwie vielleicht dann auch kleinere Wartungsarbeiten machen, versus denen, die irgendwann morgens um 10 hierher fliegen und um 11 wieder weg sind und dann hier mit dem Flughafen eigentlich nichts zu tun haben, oder? Also ich weiß, dass Lufthansa hat hier Leute, die haben eine Halle hier. Ja, gut, ganz richtig. Also Airlines, größere Airlines, die hier auch eine eigene Station, eine eigene Niederlassung, ein Büro mit vielen Mitarbeitern haben, haben oft auch Flugzeuge hier über Nacht stationiert. Das sind unsere Nightstopper. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie morgens Schlag 6 hier rausstarten können, ohne jegliche Verspätung, zumindest wenn alle Passagiere pünktlich erschienen sind. Und die anderen, die erst hier einfliegen müssen, die haben natürlich auch immer das Risiko, dass irgendwie durch Wetter oder durch irgendwas schon mal gleich am Morgen eine Verspätung aufläuft. Mhm. Und das ist insbesondere dann die Lufthansa, die hier über Nacht bleibt. Und ja, Germanwings auch, German die Tochtergesellschaft Wings. Und DC Air Aviation Berlin, sowieso. Ja. Ja, das sind natürlich dann auch Werksverkehre, wenn Sie sagen, DC Aviation. Ja. Also sind schon viele da über Nacht und wie gesagt, die haben natürlich Heimvorteil sozusagen und können da morgens gleich pünktlich raus. Ja. Wir werden ja heute noch reden mit Skytanking, also mit den Tankern, mit der Flugsicherung auf dem Tower, der teilweise Infrastruktur, also Beleuchtung und so weiter. Ja. Worüber wir nicht speziell reden werden, ist Polizei, Grenzschutz. Und so weiter. Wollen Sie dazu ein paar Worte sagen? Ja, es sind natürlich auch einige Behörden hier am Platz. Also auf dem ganzen Gelände sind es rund 250 Firmen und eben auch ein paar Behörden. Der Zoll ist da mit seinen Mitarbeitern. Die schauen natürlich, was wird eingeführt, was wird ausgeführt, entspricht es den regulären Bestimmungen. Die haben auch eine sehr schöne Ausstellung zum Artenschutz hier mit der Zoll. Sachen. Der Zoll, ja. Okay. Schaut, macht, praktiziert Artenschutz und Umweltschutz, weil viele Urlauber eben aus Ländern Tiere mitbringen, lebendig oder ausgestopft oder in welcher Form auch immer oder eingelegte, die eben dort unter Schutz stehen und wo der Export oder einfach das Mitnehmen verboten ist und der Zoll schaut eben auch danach. Mhm. Wen haben wir noch? Den Grenzschutz? Ja, Bundespolizei? Bundespolizei ist da, schaut, dass die Papiere in Ordnung sind, ob die Pässe okay sind bei Ein- und Ausreise. Die haben natürlich auch hier ein Büro und wenn man hier wegfliegen will und auf den letzten Drücker sieht vor der Check-in-Station, dass der Pass bald abläuft, dann kann man auch dorthin und für viele Länder können die dann eben Ersatzpapiere ausstellen. Das ist also ganz günstig, dass die hier sind. Ist mir mal passiert in München auf dem Flug nach Amerika. Oh, ja. Am Check-in bemerkt, Pass abgelaufen, bin wieder heimgefahren. Die sind auch für die Sicherheit des Geländes generell zuständig, oder? Ja, Bundespolizei sichert hier auch jetzt auf dem Bahnsteig der S-Bahn, da sind sie auch zuständig. Ah, ja. Und dann haben wir zusätzlich die Landespolizei da, die hier auch auf Streife geht. Mhm. Die Durchleuchtungs-Security-Menschen nach dem Einchecken ist eine private Firma im Auftrag vom der Bundespolizei, ja. Okay. So viele Beamten könnte man hier wahrscheinlich gar nicht vorrätig halten. Also diese Arbeit ist dann eben oder weitervergeben an so eine private Sicherheitsfirma unter Aufsicht der Bundespolizei. Also Sie werden sehen, wenn Sie mal selber fliegen und durch die Kontrolle gehen, ist es immer vor Ort einer von den Kollegen der Bundespolizei da, mindestens einer, der eben schaut. Und wenn es irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Fragen gibt, dann sind die diejenigen, die auch entscheiden. Okay. Ich meine zu wissen, dass Lufthansa Technik hier auch bestimmte Aufgaben übernimmt, die eigentlich eher Infrastruktur sind, also Enteisung zum Beispiel. Das heißt, Lufthansa Technik macht mehr als nur ihre eigenen Flieger. Ja, warten. Völlig richtig. Ja, die Lufthansa Technik macht natürlich, hält die Maschine der Lufthansa in Schuss und eben auch für andere Kunden, die bei denen Verträge haben. Und sie bieten bei uns hier im Winter eben die Enteisung an für die Flugzeuge, dass da, wenn die morgens starten, eben kein Reif auf den Tragflächen oder auf dem Leitwerk ist. Ja. Ist eigentlich erstaunlich, dass das nicht der Flughafen macht. Ne? Ja, hat sich gut. Wahrscheinlich historisch so entwickelt. Ja, wir könnten natürlich viele Aufgaben übernehmen, aber für Lufthansa ist es oder für solche Anbieter auch besser. die das auch an vielen anderen Flughäfen anbieten, haben sie dann vom Einkauf her ganz andere Mengen und andere Preise und können zur Not eben auch untereinander Fachpersonal austauschen, das man dann nicht selber eben vorrätig halten muss. Das hat schon Vorteile, wenn da einer das anbietet, der auch ein bisschen Reservoir hat. Ja. Wo kommt denn das Essen her? Also Catering, wird da am Flughafen hier gekocht oder wie läuft das? Ja, schön wär's. Ja, das sind verschiedene Catering-Firmen. Die Lufthansa hatte auch eine Tochter, Sky Chefs. Es gibt auch andere Anbieter. Da haben die Airlines Auswahl und nehmen sich eben einen unter Vertrag, der ihnen zusagt. Und die sind alle hier im Umfeld relativ nah. Und man sieht dann die LKWs eben hier vor allem morgens schon herfahren und dann ihre verplombten Behälter hier aufs Vorfeld bringen. Und dann wird beladen und getauscht und die Sachen dann im Laufe des Tages gefuttert. Was haben wir denn noch vergessen? Ich weiß, dass es auf jeden Fall hier auch einen Gärtner gibt, der Hasen und Vögel abschießt, damit sie nicht in die Flugzeuge reinkriechen, mal etwas vereinfacht gesagt. Also korrekt ist, es gibt den Gärtner. Nicht korrekt ist, er schießt also auf alle Fälle keine Vögel ab. Politisch inkorrekt. Also von den 400 Hektar Fläche, die das Gelände umfasst, sind 200 Grünfläche. Ja. Und da müssen die Gärtner natürlich regelmäßig mähen, damit das Gras jetzt nicht hüfthoch steht. Sie müssen eben auch die Bodenbeleuchtung, die technischen Anlagen freihalten und eben durch Grasschnitte dafür sorgen, dass die Vögel hier nicht überhand nehmen. Ja, genau, weil es macht ja keinen Sinn, wenn man hier irgendwo ein Biotop sich entstehen lässt und dann da jede Menge Vögelschwärme hat, die sich dann in die Triebwerke verirren beim Start. Ne? Ja, so meinte ich das vorhin. Ja, gut, dass Sie mir insofern glücklich, dass wir nicht am Meer sind und jetzt nicht direkt hier der Neckar vorbeifließt, der ist unten im Tal. Also die Möwen kommen schon ab und an hier auch hoch und wollen sich hier den Bauch vollschlagen, aber ist relativ selten. Und es ist auch so, es hat wenig Bäume hier auf dem Gelände oder eigentlich gar keine, die Beeren tragen. Da schauen wir auch danach, dass da nicht so viel Futter angeboten wird. Und auch bei der anderen Nahrungskette wird geschaut, wie man da das Angebot möglichst schmal hält. Also auch Mäuse, die beliebt sind gerade bei den Greifvögeln. Da hat unser Fachkollege geschaut, dass die Füchse sich hier wohlfühlen. Genau, so rum war es. Die Füchse werden gepflegt, damit keine Mäuse da sind, damit die Vögel nicht zum Fressen haben. Also genau, er hat in der Nahrungskette ein bisschen vorher angesetzt, hat für die Füchse extra einen Bau zur Verfügung gestellt, einen schönen Bau mit Südausgang, also sozusagen Südbalkon. Und der ist wohl auch regelmäßig besetzt und auch mit Nachwuchs versehen. Und die schauen dann, dass da die Mäuse nicht überhand nehmen. Mhm. Interessant. Was haben wir noch vergessen? Was sind noch weitere Firmen oder andere Veranstaltungen, die hier wichtig sind, die wir nicht sowieso noch heute besprechen? Gut, die ganzen Serviceunternehmen, die das Gepäck für die Airlines eben vom Check-in zu den Flugzeugen. Das sind aber separate. Ja, das sind separate Anbieter. Da hat die EU ja auch die Vorschrift, dass das nicht nur als Monopolanbieter der Flughafenbetreiber machen darf, sondern da muss freier Markt sein und da müssen verschiedene Anbieter einfach zur Auswahl stehen. Wollen Sie noch ein paar Worte zum Thema Umgang mit VIPs erzählen? Ich könnte mir vorstellen, wenn hier der Sultan oder der Herr Bush, nee, jetzt heißt Obama, landet, dass das auch entsprechend dann auf allen Ebenen organisiert werden muss. Also für Staatsempfänge, wenn solche Gäste kommen, dann kommt das Staatsministerium auf uns zu und dann wird eben streng nach Protokoll verfahren, mit und ohne Pylonen, mit Raureitern oder mit rotem Teppich, was immer auch jeweils angesagt ist. Wenn VIPs jetzt aus der Musik oder aus der sonstigen Szene kommen, da sind wir oft auch gerne auf dem Vorfeld und gucken. Es gibt immer irgendwelche Anhänger von irgendwem, der dann auch gerne ein Autogramm jagen möchte. Aber in der Regel möchten die Leute, auch wenn sie jetzt über das GAT fliegen, also über General Aviation, einfach auch ihre Ruhe haben. Ist verständlich, wenn man ja auch im Alltag gejagt wird von irgendwelchen Fans. Insofern wird da eben auch geschaut, dass die Unbehelligte ein- und aussteigen können. Ohne jetzt auf dem Thema rumreiten zu wollen, aber was war bisher der interessanteste Staatsgast? Also ich frage nicht jetzt, weil ich irgendwie irgendeinen besonderen Präsident toll finde, sondern einfach vom Aufwand, den mir hier treibt. Ich könnte mir vorstellen, wenn hier tatsächlich der amerikanische Präsident landen würde, dann wäre der Flughafen dicht. Vermutlich. Vermutlich ja, allein schon wegen der Sicherheit. Eben, das will wahrscheinlich niemand. Habe heute Morgen schon erfahren, wenn Frau Merkel kommt, dann gibt es nicht mal einen roten Teppich. Ja, das sind Arbeitsbesuche, die kommen in einem kleinen Fluggerät der Bereitschaft und steigt ganz unbemerkt ein und aus und ist einfach zügig hin und weg. Ja. Und ansonsten kommt da nicht so oft vor, dass dann hier irgendwie der Herr Präsident irgendwie landet. Gut, wie gesagt, Staatsbesuche gibt es dann und wann, auch jetzt in den Etagen drunter immer mal wieder jemand. Es kommt auch mal Königin Silvia oder Königin Carlos oder bei Gelegenheiten wie damals zur Fußballweltmeisterschaft, da gab es natürlich mehr Auftrieb. Mhm. Aber ja, es ist in der Regel, kommt immer mal wieder jemand vorbei, was uns freut. Aber Gott sei Dank wird da der Betrieb nicht so behindert. Ja. Und wenn jeder Papst kommen wollte oder Obama, dann wird es uns natürlich freuen. Dann machen wir natürlich auch alles, was da anfällt. Ich bin einmal in Amerika von, ich glaube, Los Angeles war das, weggeflogen. Und da war dann der Flughafen wirklich 2 Stunden komplett dicht, weil Bush nur drüber geflogen ist. Irgendwann. Ja. Totales Drama. Mhm. Also das finde ich mehr witzig. Gut, ich denke, wir haben so einen ganz guten Überblick. Wollen Sie noch irgendwas erwähnen, was Sie denken, was noch wichtig ist, damit der Hörer einen guten Überblick über den Flughafen bekommt, was wir nicht sowieso dann nachher noch im Detail behandeln? Ja gut, bei Interesse, es gibt Flughafenführungen, da kann man auch gerne mal eine spezielle bestellen, wenn einen irgendein Thema besonders interessiert. Wir haben da sehr fachlich versierte freie Mitarbeiter, frühere Lotsen der Flugsicherung, frühere Lärmschutzbeauftragte. Also wenn man da irgendwie auch mal eine Führung zu einem Sonderthema möchte, dann bitte einfach anfragen. Mhm. Und selbst die Standardführung, die in 1,5 Stunden übers Gelände geht, finde ich, ist schon auch recht interessant. Und in ein paar Wochen werden wir zusätzlich auch Umweltführungen anbieten zu Themen wie erneuerbare Energien oder alternative Antriebe. Also da haben wir zusammen mit der Universität Hohenheim was entwickelt und da werden auch eben von der Universität dann Guides da sein und ich glaube, mit denen kann man auch richtig gut diskutieren. Mhm. Was wir vielleicht dann auch noch erwähnen sollten in dem Zusammenhang, es gibt natürlich eine Webseite, Stuttgart-Airport. Genau, so ist es www.stuttgart-airport.com und da haben wir auch jetzt zu Themen wie jetzt zu Umwelt oder was auch oft gefragt ist, ist Feuerwehr und andere Dinge oder zum Parken oder jetzt zu den Airlines, da ist also auch schon eine Menge drauf. Und es gibt auch einen Blog, wo so ein bisschen die inoffizielleren, ich sage jetzt mal, oder wie ist der Unterschied zwischen einer offiziellen Webseite und einem Blog, warum gibt es einen Blog und nicht nur eine Webseite, also ja gut, beim Blog wollten wir einfach in den Arbeitsalltag hier ein bisschen Einblick bringen. Da kommen dann eben auch Kollegen aus anderen Firmen zu Wort, dass man einfach mal sieht, was da im Hintergrund alles gewerkelt wird und wie die Bandbreite ist. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für den Überblick. Gerne. Und wir haben dann gleich unsere Tour über den Flughafen gestartet und sind als nächstes in den technischen Werkstätten beim Herrn Schwanzer aufgeschlagen. So, jetzt sind wir hier beim technischen Facility Management, Befeuerungsanlagen und 400-Hertz-Systeme, was auch immer das genau bedeutet, das werden wir gleich sehen. Und unser Gast ist hier der Herr Schwanzer, der sich jetzt vorstellt. Ja, mein Name ist Uwe Schwanzer, ich bin hier Fachgebietsleiter und bin Flughafen Stuttgart zuständig für die Befeuerungsanlagen, für die 400-Hertz-Anlagen, für die Außenbeleuchtung. Zur Außenbeleuchtung gehört also bei uns die Straßenbeleuchtung, die Parkplatzbeleuchtung, die Fußwegbeleuchtung und die Vorfeldbeleuchtung. Mhm. Fangen wir doch an mit der Beleuchtung, da kann sich jeder sicherlich was drunter vorstellen. Eine Frage, die wir natürlich stellen müssen, ist, wie viel Glühbirnen haben Sie hier auf dem Flughafen ungefähr in Summe verbaut? Eine gute Frage, das frage ich mich auch immer wieder. Also wir haben über 1300 Lichtpunkte. Die genaue Anzahl von der Glühbirne, die müsst ihr selber mal nachschauen. Ja, also sprich, da können mehrere Birnen in einem Lichtpunkt sein. In einem sein. Lichtpunkt können zwei, können vier, können sogar 6 Glühbirnen drin sein. Mhm. Ja. Okay. Oder Leuchtmittel, sag mal einfach Leuchtmittel. Und also ich würde mal behaupten, die Beleuchtung für die Parkplätze und Fußwege funktioniert halt so wie in jeder Stadt. Und da ist wahrscheinlich nicht besonders viel Spannendes zu erzählen, oder? Also es gibt nicht wesentlich Spannendes zu erzählen, das haben Sie richtig gesagt. Wir schalten Beleuchtung ein, wenn es Nacht wird, wir schalten es aus, wenn es Tag wird, sodass der Passagier oder die Leute, die hier auf dem Gelände unterwegs sind, auch dann den Weg wieder finden bis zum Auto oder bis zum öffentlichen Verkehrsmittel oder wo sie auch immer hinwollen. Ja. Insofern sollte man vielleicht eher über die Rollbahn- und Vorfeldbeleuchtung reden. Da vielleicht erstmal kurz die Frage, das weiß ja jeder, der schon mal auf dem Flughafen irgendwie gelandet ist, als Passagier oder vielleicht sogar als Piloteur. Die haben alle unterschiedliche Farben. können Sie uns da ein bisschen einen Überblick geben, was da was bedeutet? Das hatte bestimmt alles seinen durchdachten Sinn und ist kein Zufall. Ja, genau. Zufall können wir hier leider nichts machen. Es gibt gewisse Richtlinien, die weltweit sind. Also das heißt, ein Pilot, der hier in Stuttgart landen wird, findet genau das gleiche Leuchtbild, die gleiche Farbe von der Befeuerung wieder. Wenn er jetzt in Los Angeles gestartet wäre, sagen wir es einfach mal so. Ja. Zu den Farben kann man Folgendes sagen. Es gibt blaue Feuer, ja, die markieren den Rollbahnrand. Mhm. Es gibt grüne Feuer, die sind die Mittellinienfeuer auf den Rollbahnen. Wir sagen ja, die Green Line. Ja. Dann haben wir rote Feuer im Einsatz. Rot ist immer eine gewisse Gefahr. Mhm. Auf der Rollbahn stellt es dann eine rote Ampel dar, ein Stoppbar zum Beispiel. Ja, also sprich am Rollhalt zum Beispiel, wo man nicht drüber rollen darf. Genau. Der Pilot weiß, wenn die an sind, dann ist irgendwo was vorhanden. Er muss diese rote Ampel beachten und muss dort anhalten. Normalerweise sind die im Betrieb, wenn wir Schlechtwetterlage haben, also wir sagen der K3-Betrieb, die Sicht einfach so schlecht ist, dass der Pilot sich einfach orientieren muss an der Befeuerung und er nicht keine Einsicht hat auf die Stadtlandebahn. Er sieht nicht, befindet sich ein Flieger drauf oder nicht. Und der Tower-Lotse gibt ihn dann frei über diesen Stop-Bar, ja, macht die Ampel aus. Wir haben jetzt nicht das Grün. Grün gibt es nicht. Ja. Das Grün gibt es nicht, sondern es ist aus und der Pilot kann weiterrollen. Und wenn sie an ist, rot, muss er dort anhalten, bis er dann das Stop-Bar wieder gelöscht sieht. Ja. Ja. Auf der Bahn haben wir weiß noch, ja, die Mittellinie von der Bahn ist weiß, die Touchdown-Zonen sind weiß, ja, die Ränder von der Stadtlandebahn sind auch weiß, also da haben wir überwiegend weiß vorhanden. Wenn er dann abrollt auf den Rollweg, hat er dann gelb-grün bis zu dem Punkt, Übergang, wo er normalerweise anhält, der Stoppbar und dann wird es wieder grün. Ja, gelb-grün so. Heißt also quasi, er fährt quasi der gelb-grünen Linie danach. Genau. Da wird genau. aber nicht für jeden Flieger eine separate Straße aufgemalt, sondern der muss dann schon wissen, wo er abbiegen muss. Also alle erlaubten Rollpfadewege sind gelb-grün. Genau, genau. Okay. Der Tower-Lotse kann ihm sagen, zum Beispiel Rollweg Bravo wäre gesperrt, weil irgendwelche Arbeiten vorhanden sind, dann muss er abrollen oder könnte abrollen über Alpha oder über Charlie, Delta. Ja, ja. Ja. Die Information kriegt er vom Tower-Lotse, aber ansonsten sind die Rollbahnen eingeschaltet und er kann dann abrollen, so wie er dann das gut befindet. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Ich meine, es gibt oder gab mal Landehilfen, kennst du den Flugsimulator, die je nach Winkel, in dem das Flugzeug landet, über Linsensysteme so gebaut sind, dass wenn er zu niedrig ist, das Ding rot leuchtet, wenn er wenn es richtig passt, grün und zu hoch, glaube ich, gelb oder so. Gibt es das noch und ist das auch ihr Ding oder ist da die Flugsicherung zuständig, weil es sich um Flugnavigationshilfen handelt? Also ich weiß, was Sie ansprechen. Gleitwinkelbefeuerung, ja, die gehört auch zu unserem Zuständigkeitsbereich oder sagen die PAPI. Ja. Ja. Und es ist so, also wenn der Pilot sich auf dem richtigen Gleitpfad befindet, dann sieht er zweimal rot, zweimal weiß. Mhm. Ja, das sind vier Feuer in einer Linie angeordnet. Wenn er sich zu hoch befinden würde, würde er nur weiß sehen. Ja, dann muss er korrigieren, ein Stück nach unten. Und wenn er nur rot sieht, dann ist er zu weit unten. Dann muss er wieder seinen Gleitpfad anpassen. Ja. Das sind so in der Regel die 3 Grad. Und wie gesagt, zweimal rot, zweimal grün. Wenn er das hier in der Optik hat, zweimal rot, zweimal weiß. Wenn er das so sieht, dann befindet er sich auf dem richtigen Gleitpfad und trifft normalerweise auch exakt an die Bahn. Und das ist, so gemacht, quasi einfach über Linsensysteme, dass je nach Winkel, in dem man diese Lampen betrachtet, also mit anderen Worten, da ist nichts bewegt oder da wird nichts auf den Flieger ausgerichtet, sondern das ist einfach eine statische Anordnung. Genau, das ist eine Optik, befindet sich Linsen drin und da wird das Licht dann dementsprechend in dieser Gradzahl gebrochen. Ja, genau. Ist natürlich nicht die einzige Anflughilfe, da wird man dann nachher noch bei der Flugsicherung. Ja, das ist eine optische Anflughilfe. Normalerweise hat die Flugsicherung ja das ILS. Ja. Und der Pilot, denke ich mal, wird sich überwiegend dann an seinen Instrumenten orientieren und nach denen fliegen. Ja. Schalt, wie bei so vielen Dingen in der Luftfahrt, dass man lieber noch ein System installiert, um dann einfach eine Möglichkeit haben, auf Plausibilität zu prüfen. Ne? Genau, genau. Es gibt ja auch bestimmte Flugzeugmuster, die haben vielleicht diese Einrichtung gar nicht drin. Ja. Oder, so wie ich das weiß, braucht der Pilot auch eine Zulassung, sodass er nach diesen Instrumenten fliegen darf. Ja. Sollte das nicht vorhanden sein, dann orientiert er sich dann nach dieser optischen Gleitwegbefeuerung. Oder nach seinem Bauch. Also wenn da einer mit einer Cessna landet, ich glaube nicht, der wird auch den Weg so finden. Genau, das glaube ich auch. die Lampen sind also immer alle an. Oder, also der Hintergrund meiner Frage ist, wenn jetzt die Landerichtung geändert wird, von 2.5 auf 0.7 haben wir hier, glaube ich, in Stuttgart. Genau. Dann muss ich da ja anders beleuchten, weil zumindest die Touchdown-Zone ja auf die andere Seite wandert. Mhm. Machen Sie das oder macht das der Tower? Weil der Tower ist, glaube ich, für die Landerichtung zuständig. Also der Tower-Lotse schaltet auch die Befeuerung. Okay. Das heißt, wenn er die Betriebsrichtung dreht, wird er auch die Befeuerung dementsprechend wieder drehen. Mhm. Ja. Okay. Dieses große Rundumlicht, gibt es noch? Das da über halb Stuttgart strahlt? Ja, also das ganz große, das ist drüben im Fernsehturm. Das meinen Sie wahrscheinlich nicht, aber das bei uns hier, das gibt es noch, ja. Okay. Ein Drehfeuer, ja. Das hat eigentlich, oder ja, muss eigentlich jeder Flughafen im Einsatz haben. Ob das jetzt was bringt oder nicht bringt, soll mal dahingestellt sein, ja. Ja. Aber für viele Kleinflieger als Orientierungshilfe, wo sich der Flughafen befindet, ist das immer noch vorhanden und muss auch funktionsfähig sein. Mhm. Normalerweise ist es so, dass das Feuer sich auf dem Tower befindet. Ja. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns befindet es sich auf einem Gebäude, wo früher mal vor zig Jahren der Tower sich drin befunden hat. Das hat man nicht verlegt, man hat den Standort dort so belassen und deswegen nicht die Montage dann oder Einsatz auf dem Tower-Gebäude, sondern bei unserem OPS-Gebäude, sagen wir da. Mhm. Da befindet sich dieses Drehlinsenfeuer. Muss ich vielleicht dazu sagen, da wird man nachher noch drüber reden, aber Stuttgart ist, glaube ich, einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige Flughafen, wo der Tower nicht auf dem Flughafengelände ist, sondern im Nachbarort sozusagen. Genau. Da hat man dann halt, als man den verlagert hat, das Funkfeuer da belassen, wo es immer war. Ne? Richtig, das ist ein eingetragener Standort gewesen und das hat man so belassen. Da Zulassungsfrage wahrscheinlich dann wieder. Genau. Und, naja. Das funktioniert auch so. Naja, klar. Wie viele von den Leuchtpunkten oder Glühbirnen müssen Sie pro Tag wechseln? Wie oft gehen die kaputt? pro Tag, das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Die fallen unterschiedlich aus. Ja. Vielleicht, wir haben 4.600 Feuer im Einsatz, also auf der Rollbahn, auf der Stadtlandebahn. Ja. Dann haben wir auf den Gebäuden noch Hindernisfeuer. Ah, Die sind auch rot. Ja. Dann haben wir hinten noch dieser Höhenzug, Weidacher Höhe. Mhm. Da befinden sich noch Gefahrenfeuer drauf. Ja, die sind auch rot. Und wenn wir die Summe. Die werden auch von Ihnen betrieben. Werden auch von uns betrieben. Okay. Ja. Wenn man die Summe dann noch dazu addiert, dann kommen wir bei knapp 5.000 Feuer. Ja. Und austauschen müssen wir vielleicht so im Monat, sage ich mal, so um die 50 Stück im Normalfall, wo wir Ausfall haben von den Leuchtmitteln. Ja. Oder vielleicht auch mal eine Beschädigung. Im Winter haben wir dann mehr, weil einfach Aktivitäten auf der Stadtlandebahn oder auf der Rollbahn sind im Winterdienst und da sind einfach dann auch Schäden vorhanden. Ach so, ja klar. Und von dem her müssen wir dann mehr austauschen. Jetzt über die Sommermonate, denke ich mal, läuft so die Tendenz bei 50 Stück. Mhm. Ja. Wo Sie gerade Winter erwähnen, werden die Lichter nicht zugeschneit und sind dann nicht mehr sichtbar? Oder sind die beheizt oder sind die warm genug? Ich weiß, bei der Deutschen Bahn gibt es teilweise beheizte Signale aus dem Grund. Mhm. Also, wenn viel Schnee fällt, sind sie auch zugeschneit. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber die werden warm, sind Halogenleuchtmittel drin und die produzieren ja, sag ich mal, sehr viel Wärme, wo dann ans Gehäuse abgegeben wird. Klar. Und von dem her, wenn kein halber Meter Schnee drauf liegt, reicht die Wärme eigentlich aus, um den Schnee dort abschmelzen zu lassen. Tagsüber spielen die Feuer eigentlich keine Rolle, gell? Also ich meine, die sind zwar vermutlich trotzdem an, zumindest die, das Rundumlicht, meine ich, oder? Keine Ahnung. Das Rundumlicht müsste tagsüber aus sein. Okay. Die übrige Befeuerung wird auch abgeschaltet, bis auf die Gleitwinkelbefeuerung. Ja, die Pavi, die bleibt weiterhin in Funktion. Ja. Aber ansonsten liegt das im Ermessen des Tower-Lotsen. Wenn er sagt, die Sicht, Tag wie heute, optimal, schalte ich die komplette Befeuerung aus. Brauche ich nicht. Ja, spare ich auch Energie dabei. Ja, klar. Sie haben als weitere Aufgabe erwähnt 400-Hertz-Systeme. Was heißt denn das? Also ich meine schon klar, was 400 Hertz, wo das herkommt, also Frequenz vom Strom wahrscheinlich. Ja, aber genau, genau. Ja, die 400 Hertz, die brauchen wir, um die Stromversorgung der Flugzeuge herstellen zu können. Ja. Also normalerweise im Hausgebrauch, sage ich einfach mal so, haben wir 50 Hertz im Einsatz. Ja. Wir haben die 230 Volt oder 400 Volt, wird man Starkstrom dazu gesagt, ja, die 400 Volt mit 50 Hertz und die Flugzeuge, die haben keine 50 Hertz, sondern die haben Generatoren mit 400 Hertz im Einsatz. Ja. Ist da ein Grund dafür oder ist das einfach nur historisch irgendwie so hingeworden? Das gibt einen Grund dafür und zwar, um die Generatoren möglichst klein zu halten und somit Gewicht zu sparen, ist man dann irgendwann auf die 400 Hertz gekommen. Das ist ein Verhältnis mit großer Leistung und kleinem Gewicht noch. Mhm. Ja. Okay. Da resultiert es ja. Das heißt, die Flugzeuge werden intern mit wie viel Volt? Die haben 200 Volt beziehungsweise 115 Volt. Okay. Also Phase gegen Phase sind die 200 Volt, Phase gegen Erde sind die 115 Volt. Mhm. Okay. Ja. Das heißt also mit anderen Worten, ist ja auch immer wichtig, dass in der Fliegerei nichts erlaubt ist oder funktioniert, was im Alltag auch funktioniert, damit das Ganze auch alles schön teuer wird und alles seinen eigenen Zulassungsstempel braucht. Ich kann also kein normales elektrisches Gerät im Flieger betreiben. Ich brauche überall was, was genau auf die 115 oder 200 Volt und 400 Hertz abgestimmt ist. Ja. Ich meine, für Instrumente macht das nichts, weil die sind eh nur in Flugzeugen zu gebrauchen, denke ich mal. Ja, aber Kaffeemaschinen brauchen wir dann auch spezielle. Ja, ich denke, dass ihr Kaffeemaschine wahrscheinlich dann mitbringen würden und versuchen würden, das im Flugzeug einzustecken. Ja. Und das heißt also, die Flugzeuge, während sie am Boden sind, also während sie in der Luft sind, machen sie logischerweise ihren eigenen Strom. Da haben sie Generatoren an den Triebwerken. Genau. Und dann haben sie ja noch die APU, die Auxiliary Power Unit. Genau, ein Hilfstriebwerk. Genau. Das dann zum Einsatz kommen kann, ja. Wenn es hier auf dem Boden steht, es erzeugt dann Energie, elektrische Energie oder Energie für Druckluft oder Hydraulik, was der Flieger einfach noch braucht, wenn er hier auf dem Boden steht. Dann, ja. Also das wäre die eine Möglichkeit, dass dieses Hilfstriebwerk dann laufen würde, aber aus Umweltsichtgründen ist eigentlich empfehlenswert, das abzuschalten, weil es ist einfach auch ein Verbrennungsmotor und die Mitarbeiter, die das Flugzeug B- und entladen, die würden dann mehr oder weniger dann unter der Belastung von der Abgase dann arbeiten müssen. Ding, ne? Und macht noch Lärm dazu. Von dem her gibt es die Möglichkeit, dass man eine GPU, eine Ground Power Unit, dort platziert. Und da gibt es auch wieder die mehrere Varianten. Eine Variante wäre dann ein Dieselmotor, der einen Generator antreibt. Und der Generator dann wieder diese 200 Volt, 400 Hertz produziert, sodass die Versorgung für den Flieger dann gewährleistet wäre. Und die andere Möglichkeit wäre dann Strom. Also 400 Volt, 50 Hertz, Generator, Elektronik, viel Elektronik, macht dann wieder 400 Hertz, 200 Volt. Ja. Hat man also auch keine Abgase mehr vor Ort. Und die Geräusche sind auch sehr gering, was der 400 Hertz Umformer dann verursacht. Ja. Und so, das ist quasi der Idealfall, dass man quasi in Anführungszeichen eine Steckdose im Boden hat, das an den Haltepositionen. Allerdings hat man das Problem, man muss viel Energie an die Position bringen, das heißt, man braucht dicke Stromkabel. Ja. Ja. Und nicht überall hat man die Möglichkeit, diese Stromkabel dorthin zu bringen, wo man sie dann auch wirklich bräuchte. Ist das nur eine Frage von, da hat noch niemand den Strom verlegt oder gibt es da wirklich Probleme mit Kabellänge und Widerständen so weiter? Also ich bräuchte irgendwo, wenn man unser Vorfeld nehmen würde, Wir haben unsere ganze Pushback-Position, das heißt die Position an die Fluggastsprüngen. Wir haben 8 Fluggastsprüngen. Ja. Da haben wir einen Umformer sitzen für einen Herzumformer, also Strom. Ja. Und die anderen Positionen, die dann weitergehen, bis an die Position 35 rüber, da haben wir solche Steckdosen montiert, wo wir dann mobile Umformer einstecken können. Mhm. Das sind die Pushback-Positionen, die Außenpositionen von 40 rüber bis an 70, 72. Da müssen wir dann mobile Dieselaggregate einsetzen, okay, weil wir einfach die Möglichkeit haben, dort eine Steckdose mit der Energie zur Verfügung zu stellen, wo wir für diesen Umformer dann bräuchten. Mhm. Ja. Wie viel Kilowatt zieht so ein Flieger dann? Oder wie viel Strom, wie viel Ampere? Oder wie kann man das im dümmsten messen? Man kommt drauf an, was er damit macht natürlich. Ganz unterschiedlich, wenn Sie eine 737 sich vorstellen, da haben Sie 30, 35, vielleicht 40 kW mhm. Leistungsaufnahme. Eine 767 sind Sie irgendwo bei 60, 70 mhm. kW irgendwo in, ja, in dem Bereich. Die Umformer, die wir hier zur Verfügung stellen, die liegen bei 90 kW. Mhm. Da haben sie nahezu alle Flugzeugmuster abgedeckt. Ja. Wenn sie größeres Flugzeug hier mal auf dem Platz haben sollten, haben sie die Möglichkeit, dann auch 2 von diesen mhm. Geräten dort einzustecken. Das ist eine ganz normale Reihenschaltung dann eigentlich, ne? Weil es hängt ja dann am Strom. Die Spannung bleibt ja eigentlich immer die gleiche. Die Spannung bleibt die gleiche und abhängig dem Strom, wie Sie gesagt haben, was dann die Leistungsaufnahme dann beim Flieger wäre dann. Ja. Ja. Meine ich das richtig zu wissen, dass der Flieger aber dann zum Anlassen trotzdem vorher immer die APU anmacht, weil Ihr Aggregat ja keine Hydraulik oder Pneumatik erzeugen kann? Ja, da braucht also dieses APU, das Hilfsaggregat, um den Flieger dann wieder zu starten. Okay. Ja. Mhm. Wird der Flieger noch mit was anderem extern versorgt? Also irgendwie Kaltluft für die Kühlung oder so? Die Möglichkeit gibt es, die liegt aber nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Ja, teilweise gibt es Fahrzeuge, wo dann die Klimatisierung, Schläuche reinkommt. Flughafen, haben Sie da irgendwo große Dieselaggregate im Keller stehen oder ist der Flughafen dann einfach dicht? Dinge mal immer ein bisschen abhängig von der Airline im Keller stehen. Mhm. Ja. Das haben möchte, ja. Das betreuen allerdings nicht wir, sondern das macht der Kollege Obermüller von der Stromversorgung. Mhm. Ja, wir hängen da dran, wie viele andere, sag ich mal, Kunden auch. Ja. Und zum Beispiel bei der Befeuerung ist so, da hängen mehrere große Dieselaggregate dran. Und dann gibt es auch wieder gewisse Vorschriften, wenn wir zum Beispiel im Schlechtwetterbetrieb sind, dürfen wir maximal eine Stromunterbrechung von einer Sekunde haben. Mhm. Das würde aber das Dieselaggregat gar nicht schaffen, weil das Dieselaggregat ca. 10 bis 15 Sekunden braucht von Erkennung Stromausfalls, bis der Diesel hochgelaufen ist, bis die Spannung zur Verfügung steht. Das heißt, dazwischen hängen noch große Batterieanlagen als Puffer. Das heißt, wir fahren, wenn man so einen Fall haben sollte, wirklich unterbrechungsfrei. Mhm. Jeder, wo draußen sich befinden würde, er würde keinen Unterschied sehen an der Befeuerung, dass da kurzes Licht ausgeht oder wieder angeht, sondern das läuft unterbrechungsfrei. Das ist also dann auch keine reduzierte Notbeleuchtung, sondern alle, ich sage jetzt mal, flugbetriebsrelevanten, also die Fußgängerlichter sind da wahrscheinlich, hängen wahrscheinlich nicht am Aggregat, aber alles, was halt sozusagen luftzeitig passiert. Ja. Genau, also die wichtigen Systeme, die sind alle versorgt mit Notstromaggregate beziehungsweise mit USV-Anlagen. Mhm. Ja gut, klar, ich meine, das ist natürlich schon peinlich, wenn man da nachts im Anflug ist und auf einmal wird der Flughafen dunkel. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so günstig. Das können wir uns nicht erlauben. Ja. Ja. Das darf nicht sein. Ja. Und wie Sie gerade sagten, das ist dann eben auch eine Bauvorschrift oder Zulassungsvorschrift, dass man eben solche Anlagen hat, damit genau das nicht passiert. Genau, es gibt da wirklich internationale Vorschriften, wie die Befeuerung zu funktionieren hat. Ja. Und unter anderem ist auch dort die Stromversorgung geregelt und die gibt halt dann die Zeiten vor, wie lang oder wie groß die Lücke sein darf. Und maximal ist eine Sekunde. Ja. Und um das erreichen zu können, braucht man halt die Batterieanlagen, die USV-Anlagen als unterbrechungsfreie Stromversorgung, um der Vorschrift dann irgendwo gerecht zu werden. Das stand aber nicht mehr vorgeschrieben, oder? In der Vorschrift steht nur drin, maximal eine Sekunde und wie Sie das machen, ist Ihr Problem. Genau, genau. Okay. Gut, damit sind wir eigentlich mit den Dingen durch, die ich mir ausgedacht hatte. Haben wir noch irgendwas dramatisch Wichtiges vergessen? Ich denke nein. Wir haben die wichtigen Systeme alle abgehandelt. Wie viele Mitarbeiter haben Sie oder müssen Sie die Glühbirnen alle persönlich wechseln? Die muss ich zum Glück nicht persönlich wechseln. Wir haben bei uns in der Werkstatt sind noch 5 Mitarbeiter. Ja. Und wenn viel Arbeiten anfallen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir uns dann noch Leistung zukaufen über Firmen, die unter anderem bei uns hier auf dem Platz sind und die sich auch in der Befeuerungstechnik auskennen und für spezielle Reparaturarbeiten, Instandsetzungen und so weiter, auch vielleicht Verwartungsarbeiten, haben wir die Möglichkeit, dass wir dann auf diese Firmen nochmal zurückgreifen können. Mhm. Okay. Jo, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Ja, damit sind wir am Ende des zweiten Gesprächs und wir sind dann in unser kleines gelbes Auto eingestiegen und um den Flughafen einmal drumherum gefahren, auf die Südseite, zum Tower, zur Niederlassung der Deutschen Flugsicherung. Der Tower wird ja nicht vom Flughafen betrieben, sondern von der Deutschen Flugsicherung. Und der Tower steht in Stuttgart auch außerhalb des Flughafengeländes. Das ist ganz praktisch, da kann man dann ohne weiteres hinfahren. Dort haben wir uns dann, wie schon angekündigt, mit Holger Gorshöfer unterhalten über alles rund um die Flugsicherung. Mein Name ist Holger Gorshöfer. Ich bin Supervisor Flugverkehrskontrolle, einer von 2 Kollegen, die die betriebliche und organisatorische Leitung haben. Okay, das heißt, Ihr Job ist dann nicht mehr die alltägliche Arbeit, sondern die Organisation dahinter? Teilweise. Wir arbeiten auch im täglichen Job mit, einfach um die Proficiency zu erhalten und zu wissen, was unsere Kollegen tun, da wir auch mitverantwortlich sind, die Vorgaben zu erstellen. Und wir sagen immer, wir arbeiten nur das, was wir selber können. Ne? Selber können, genau. Ja, das macht Sinn, ja. Bevor wir hier über die Aufgaben der einzelnen Kollegen und die einzelnen Rollen sozusagen reden, sollten wir vielleicht nochmal kurz über den Flughafen aus Sicht der Flugsicherung reden. Also sprich, welche NAV-Aids gibt es hier, welche Landehilfen und so weiter. Dass da einfach der Kontext da ist. Erstmal grundsätzlich, Sichtflug geht hier auch. Das heißt, man kann hier auch ohne jede Instrumentierung fliegen, prinzipiell. Prinzipiell ist das möglich, allerdings haben wir hier in Stuttgart am Flughafen eine kleine Einschränkung. Das Planfeststellungsverfahren, das für den Ausbau, der 1995 abgeschlossen war, gestellt wurde, besagt, dass Luftfahrzeuge, die auf die Piste 07, die auch heute in Betrieb ist, anfliegen müssen, sofern sie schwerer als 5,7 Tonnen sind, über das Instrumentenlandesystem, über einen sogenannten Präzisionsanflug hier anfliegen. Somit ist für die Luftfahrzeuge der Sichtanflug nicht gestattet. Ah ja. Ist das zur weiterer Höhe Problematik? Wo die Problematik genau herkommt, müsste man dann mal mit den Regulierungsbehörden reden. Es gibt verschiedene Begründungen, die man gehört hat. Über die möchte ich jetzt nicht näher mich unterhalten. Okay. Gut, das heißt, der Standardfall ist, dass die Flugzeuge, insbesondere die Airliner, die hier landen, nach Instrumentenflug oder richtig per ILS landen. Richtig, das ist auch ein Zugeständnis an die doch dichte Bebauung hier um den Flughafen herum, dass man dann gesagt hat, die Luftfahrzeuge, gerade die größeren, die etwas mehr Krach machen, auch über das Instrumentenlandesystem anfliegen. Einfach, dass die Standardrouten haben und nicht irgendwo über die Ortschaften fliegen. Mhm. Aber ich meine, die könnten ja auch nach Sicht oder sonst was auf standardisierten Anflugrouten fliegen oder kann man durch das ILS einfach eine bessere Präzision bezüglich der Route erreichen? Durch die Instrumentenverfahren haben wir einfach eine höhere Präzision. Okay. Wir hatten lange Zeit auch Sichtanflüge veröffentlicht gehabt, aber dann aus Lärmschutzgründen hat man die sukzessive immer weiter eingeschränkt, bis man dann heute gesagt hat, eigentlich praktisch macht es keiner mehr, bis auf die kleineren Maschinen, die dürfen selbstverständlich noch. ILS funktioniert wie? Das ILS funktioniert mit Hilfe von 2 Antennen. Eine ist immer hinter der Startlandebahn positioniert, sieht ähnlich aus wie ein kleiner Gartenzaun. Das ist der Landekurssender. Dort wird mit 2 Frequenzen, 2 sogenannte Keulen werden ausgestrahlt und da, wo beide Frequenzen gleich stark sind, ist die Mittellinie und nach dem kann sich dann die Instrumentierung im Flugzeug richten, sodass er dann eine Führung direkt auf der Centerline, auf der Mittellinie hat. Also in Fluggrundlinie, Flugrichtung. In Flugrichtung, genau. Es würde auch theoretisch in die andere Richtung funktionieren, klar. Nur macht es da nicht viel Sinn. Nee. Das zweite, was wir haben, ist der Gleitwegsender, auf Englisch Glide Path. Das sind die Masten neben den rot-weißen Häuschen, neben dem Aufsetzpunkt. Ja. Die erzeugen nach einem etwas anderen Verfahren einen ungefähr mit 3 Grad nach oben gerichteten Leitstrahl. Zusammen mit dem Localizer ist das dann wirklich wie ein Strahl, auf dem dann die Flugzeuge hier reinkommen. Mhm. Nach weiter draußen gehen diese Strahlen ein bisschen weiter auseinander, da ist die Abweichung etwas größer. Da sind sie nicht unbedingt immer direkt auf der Centerline. Aber je näher sie dann zur Stadtlandebahn kommen, umso genauer wird das, sodass sie im Idealfall ca. 300 Meter nach der Schwelle am Aufsetzpunkt aufsetzen. Mhm. Und wie sieht das aus Sicht des Piloten aus? Wie bekommt der die Information vermittelt? Das entsprechende Anzeigegerät hat zwei Nadeln, die sich bewegen. Das eine ist der Landekurssender, bewegt sich von links nach rechts. Idealerweise befindet er sich in der Mitte. Und je nachdem, wohin sich die Nadel bewegt, weiß er dann, wo er hin muss, weil die Nadel signalisiert ihm da, wo der Landekurs ist. Und er richtet das Flugzeug danach aus. Ähnlich dann mit dem Gleitweg, das ist eine waagerechte Nadel, die sich bewegt. Mhm. Und wenn sich beide Nadeln in der Mitte des Anzeigeinstrumentes kreuzen, dann ist er optimal auf dem Landekurs und auf dem Gleitweg. Landen die Flugzeuge oder können die inzwischen vollautomatisch landen oder ist das immer noch eine Anzeige, die der Pilot dann manuell in den Knüppel und ins Seitenruder umsetzt? Mittlerweile ist es so, dass die Luftfahrzeuge großteils automatisch landen, besonders wenn dann das Wetter schlecht wird. Wir haben hier zugelassen nach sogenannten Kategorie 3b. Das heißt, die mindest vorgeschriebene Sichtweite, die wir hier haben muss, sind 75 Meter. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit dem Luftfahrzeug an, das fliegt so als Geschwindigkeit über Grund, im Endanflug 130 Knoten, das macht ca. 240 km/h. Fahren Sie mit Ihrem Auto 240 km/h bei 75 Meter Sicht, Sie sehen nicht viel. Ja. Die Sichtweite ist nur dafür da, dass die Luftfahrzeuge nach der Landung ihren Rollweg zum Parkplatz finden. Yeah. Ansonsten macht es das System vollautomatisch. Okay. Da greift der Pilot nur ein, wenn er das Fehlanflugverfahren zum Beispiel einleiten müsste. Mhm. Und das wird auch regelmäßig genutzt, weil ich habe mal irgendwann gehört, ein richtiger Pilot landet selber. Also wenn man es vermeiden kann, landet man wahrscheinlich von Hand und bei schlechtem Wetter muss man dann... Die Piloten müssen natürlich auch Sichtanflüge bzw. nach Hand fliegen trainieren. Dann wird es auch gerne genutzt, dass man dann bei schönem Wetter die Anflüge nach Hand steuert. Auch manch jüngerer Pilot lässt sich das dann nicht nehmen, in einer bestimmten Situation per Hand zu fliegen. Ja. Aber es kommt einfach darauf an, wie die Piloten gerade drauf sind. Es kann natürlich auch sein, dass sie es nach Pflichtpunkten abarbeiten müssen, damit sie ihre Proficiency erhalten. In Übung bleiben sozusagen. Genau. GPS spielt bei der ganzen Thematik keine Rolle, oder? Wir haben auch den GPS-Anflug. Allerdings ist der von der Genauigkeit im Moment nicht so hoch eingestuft wie das Instrumentenlandesystem. Mhm. Es fehlt dazu im Moment noch ein Korrektursender am Boden, um dann die letzte Genauigkeit, dass die Luftfahrzeuge wirklich da rauskommen, wo sie hin sollen, braucht man einen Korrektursender am Boden und den haben wir im Moment hier noch nicht. Es wird drüber nachgedacht, aber es ist auch ein Kostenfaktor. Klar, ja. Und ansonsten, gibt es hier noch ein NDB oder irgendwas? Oder nur noch NDB das als solches haben wir keine mehr, die wurden vor ein paar Jahren abgeschafft. Mhm. Was wir noch haben, ist eine sogenannte DVOA, die steht in Verlängerung der Piste 07. Circa. Das ist dieses Ding, was so aussieht wie so ein großes Kettenkarussell, so ein bisschen so Gitterkäfig. Genau, wie ein großes Kettenkarussell. Ja. Dort wird über verschiedene Verfahren auch eine Art Leitstrahl erzeugt, auf dem die Luftfahrzeuge anfliegen, aber auch abfliegen können. Also wir nutzen es auch für die Abflüge, dass die dann entsprechend Kurs halten können. Aber nicht für den Endanflug auf die Landebahn an sich? Auch das kann man machen. Okay. Allerdings ist die Genauigkeit nicht so hoch wie beim Instrumentenlandesystem. Ja. Es sind dann Mindestdichten gefordert, damit der Pilot noch im letzten Teil des Anfluges per Sicht kontrollieren kann, ob er auch wirklich da rauskommt, wohin will, nämlich auf die Stadtlandebahn. Das ist dann quasi dieser Fall, wo man quasi in 100 Meter aus der Wolke rausfällt und die Bahn sehen muss. Genau, nach dem Prinzip. Ja. Sie haben gerade vorhin was von Cat 3B gesagt. Ist das die schärfste oder gibt es noch krassere? Es gäbe noch Kategorie 3C, die wird aber in Deutschland nicht angewendet. Das ist dann Nullsicht, oder? Das wäre dann bei absolut Nullsicht. Man sagt wohl, London Heathrow hatte das oder hat es vielleicht noch. Da fehlt mir jetzt auch der direkte Hintergrund. Aber die haben dann auch im Boden eingelassenes Rollleitsystem, das dann per Lichter die Flugzeuge bis zu ihrem Parkplatz geführt werden. Okay. Aber da bei uns die Sichten so selten so niedrig sind, denke ich mal, wird man die Kosten nicht auf sich nehmen. Ja. Ja. Was muss man sonst noch haben als Bahn oder als Flughafen, um Cat 3B zugelassen zu sein, neben dem ILS? Gibt es da sonst noch irgendwelche Randbedingungen? Die entsprechende Befeuerung muss da sein. Das heißt also eine Hochleistungsbefeuerung, die in 5 Stufen schaltbar ist, von 1-100%. Was heißt das? Helligkeit oder was? Das ist die Helligkeit, die man schalten kann, richtig. Diese ist auch entsprechend der Landerichtung geschaltet. Das heißt, nur von der Landerichtung her erkennbar. Mhm. Eine Randbefeuerung, eine Mittellinienbefeuerung, eine Anflugbefeuerung mit 300 Meter Querbalken, eine Aufsetzzonenbefeuerung und auch die roten Seitenreihen, die vor der Aufsetzzone kennzeichnen. Vorsicht, ihr seid kurz vorm Aufsetzen, aber hier noch nicht landen. Mhm. Rot heißt immer Vorsicht. Ja, genau. Und natürlich die Rollwegbefeuerung ist dann auch noch da. Die Rollwegränder in blau und die Rollwegmittellinien in grün. Ja, da haben wir vorhin schon mit dem Kollegen von der Befeuerung drüber geredet. Also da haben wir schon einen kleinen Überblick bekommen. Okay, dann können wir jetzt mal vielleicht über die konkreten Tätigkeiten hier reden. Ich denke, wir sollten vielleicht so anfangen, dass wir überlegen, welche verschiedenen Rollen es hier gibt. Also, weiß nicht, Delivery, Tower. Und das dann vielleicht auch in Bezug setzen zu dem, was die Kollegen in Langen machen. Ja? Dass man da das Gesamtbild, und vielleicht sprechen wir nachher mal durch, wie geht es vor, wenn ein Flugzeug jetzt hier herfliegt. Ja? Aber gucken wir vielleicht erstmal die einzelnen Arbeitsplätze und Rollen hier an. Können wir vielleicht auch dann die einzelnen Kollegen vielleicht... Ich würde vorschlagen, in dem Fall trotzdem mit der wichtigsten Arbeitsposition anzufangen, mit dem Platzlotse 1. Mhm. Das ist die Arbeitsposition, wo sich die drei Verkehrsströme, wenn ich es mal so nennen darf, dann alle zusammenfügen. Platzlotse 1 ist der zuständig ist für die Stadt-Landebahn und für die Kontrollzone, die sich um unseren Flughafen als Schutzzone befindet. Mhm. Geliefert bekommt er den Verkehr von drei Seiten. Das wäre einmal von den Kollegen der Anflugkontrolle in Langen. Die bringen uns im Idealfall die Flugzeuge mit 6 nautischen Meilen Abstand über das Instrument Landesystem zum Anflug. Das heißt, die setzen sie schon aufs ILS? Richtig. Damit hat der Tower im Prinzip nichts zu tun. Wir bekommen sie vorgestaffelt von der Anflugkontrolle. 6 nautische Meilen ist ein guter Abstand, dass man zwischendurch noch eine Maschine starten lassen kann oder unter Umständen ein Luftfahrzeug, das nach Sichtflugregeln unterwegs ist, in die Reihenfolge einfügen kann zur Landung. Ihm zur Unterstützung gibt es den Platzlotsen 2, sitzt rechts von ihm, haben wir deswegen noch, weil Stuttgart in Vorzeit doch massiv VFR, also Sichtflugverkehr hatte, ist mittlerweile auch ein bisschen weniger, aber wie man sieht, unser Vorfeld der allgemeinen Luftfahrt ist doch nicht ganz leer, also ein paar Luftfahrzeuge haben wir noch. Ja. Auch liegt Stuttgart Kontrollzone so auf der Rennstrecke von Süden nach Norden, dass doch ab und zu mal Durchflüge zu erwarten sind und es ist doch ein enormer Funk. Aufwand, den man betreiben muss, um Kontakt mit denen aufzunehmen. Flugzeuge nach Instrumentenflugregeln haben einen Flugplan, das heißt, wir haben alle Flugplandaten, da muss man nicht viel schwätzen. Flugzeuge nach Sichtflugregeln müssen keinen Flugplan aufgeben, können das, aber im wenigsten Fall haben sie es. Das heißt, man muss erstmal die Daten aufnehmen, Rufzeichen, Flugzeugtyp, woher, wohin. Ja. Und um den Platzlotsen 1 von solchen Tätigkeiten zu entlasten, haben wir dann den Platzlotsen 2. Die sind also auf der gleichen Frequenz beide unter Stuttgart Tower zu erreichen, oder? Nein, wie ist das? Gleiche Frequenz, dann könnten wir auch mit einer Person arbeiten. Eben. Sie arbeiten mit getrennten Frequenzen. Einfach, dass Platzlotse 1 seinen Verkehr auf der Stadtlandebahn in der Kontrollzone abarbeiten kann. Platzlotse 2 nimmt die Daten der anfliegenden Maschinen auf. Und je nach Situation, wie es Platzlotsen 1 geht, gibt er dann die kleinen Maschinen dosiert ins System von der Seite herein. Wenn gerade Rush-Hour ist, dann kann es durchaus auch mal sein, dass die Maschinen außerhalb der Kontrollzone gehalten werden. Und wenn es aber wie jetzt etwas ruhiger ist, dann werden die Maschinen in die Platzrunde freigegeben und dann auf die Frequenz vom Platzlotsen 1 geschickt. Und unter welcher Frequenz? Also ich meine zu wissen, Stuttgart Tower ist doch 118.8, oder? Richtig, die 11880. Eine bekannte Dame, genau. So merkt man sich die Stuttgarter Tower-Frequenz relativ einfach. Und die 119,05 ist der Platzlotse 2. Genau, richtig, genau. Und wenn ich jetzt als VFR-Flieger hier in die Gegend komme, dann sollte ich mich auf der 119,05 erstmal melden. So ist es vorgesehen, auch im Luftfahrthandbuch Deutschland veröffentlicht. Und die meisten halten sich auch dran. Ja. Und der macht quasi die Routinearbeit. Und nur wenn der VFRler dann hier tatsächlich landen will und sich quasi in den zu landenden Verkehr eingliedert, dann übergibt er den an den 118.8. So, richtig. Ist aber auch unter Stuttgart Tower oder Stuttgart Turm erreichbar. Rufzeichen ist beides das gleiche. Okay. Stuttgart Tower in Englisch oder Turm auf Deutsch. Verstanden. Ja, dann hätten wir schon zwei Verkehrsströme. Einmal Langen, einmal Platzlotse 2. Nun fehlen uns noch die abfliegenden Luftfahrzeuge. Die kommen dann hier im Tower gesehen von der linken Seite mit zwei Arbeitspositionen. Ganz links Clearance Delivery, da laufen die Flugplandaten auf, sofern sie aufgegeben sind, für Instrumentenflugzeuge oder Sichtflugzeug mit Flugplan. Wenn ein Sichtflug ohne Flugplan starten will, dann ruft er auch auf dieser Frequenz, dann können die Daten aufgenommen werden. Da ist ruhender Verkehr, da ist nicht ganz so dramatisch wie auf Platzlotse 1. Da kann man diesen Ruf dann durchaus mit verarbeiten. Ja. Von Sichtflügen, sofern sie keinen Flugplan aufgegeben haben, werden auch die Daten aufgenommen, Rufzeichen, Flugzeugtyp, eventuell wo sie hinfliegen wollen, zumindest noch die gewünschte Ausflugstrecke. Ja, ja. Die Daten werden in unser Flugdatenbearbeitungssystem eingegeben Und dann ist der Delivery schon fertig mit dem Flug und übergibt ihn dann frequenzmäßig an die nächste Station. Das ist dann der Rolllotse oder auch Taxi genannt. Mhm. Zu dem kommen wir gleich. Wir bleiben noch kurz beim Delivery, mhm, denn wir haben ja noch die Instrumentenflüge. Für die besteht ja Flugplanpflicht. Ja. Das heißt, die Flugplandaten, die dann hier auflaufen, wurden schon durch verschiedene Systeme geprüft. Einmal IFPS, das zentrale Flugdatenbearbeitungssystem von Brüssel, über das alle Flugpläne laufen, hat schon mal geschaut, ob die Strecken halbwegs passen und verschiedene Kriterien abgeprüft. Auch in den Systemen der deutschen Flugsicherung werden die Flugpläne nochmal auf Plausibilität überprüft. Und was heißt Plausibilität? Ob alles so weit zusammenpasst, dass halt entsprechend Rufzeichen eingegeben ist, Flugzeugtyp vorhanden ist, dass die Streckenführung auch dem entspricht, was man fliegen darf, was vorgegeben ist, weil manche Strecken nur in bestimmte Richtungen geflogen dürfen, mhm, nur bestimmte Höhen beflogen werden dürfen. Wenn da was auffällt, zum Teil automatisch, zum Teil über den zentralen Korrekturplatz, der auch in Langen ist, okay, werden dann hier Änderungen eingegeben. Okay. Dann auch unsere Mitarbeiter hier auf die Clearance Delivery, die werfen dann nochmal einen Blick drauf. Manchmal rutscht doch irgendwo ein Flugplan durch, der nicht ganz so sein sollte. Das heißt, hier wäre nochmal die letzte Korrekturmöglichkeit. Wenn dann aber alles stimmt, rufen die Flugzeuge zu ihrer gewünschten Zeit auf dieser Frequenz rein. Das ist die 121,9. Erbitten dann Anlassfreigabe, Streckenfreigabe. Und im Normalfall kriegen sie das auch erteilt. Anlassfreigabe heißt, die Flugsicherung garantiert für Instrumentenflüge, dass innerhalb der nächsten 20 Minuten der Flug verzögerungsfrei, mhm, starten kann. Mhm. Nehmen wir das Beispiel Vielverkehr am frühen Morgen, Rush-Hour. 15 Flugzeuge wollen gleichzeitig raus. Selbst wenn man optimal arbeitet, würden die letzten doch etwas länger an der Stadtlandebahn warten müssen, bis sie endlich an der Reihe wären. Dann macht es keinen Sinn, die anzulassen und den Sprit unnötig verbrennen, ja, zu lassen. Dann zieht man das ein bisschen nach hinten. Krasses Beispiel ist im Winter. Mhm. Enteisung der Luftfahrzeuge. Es zieht sich alles, eventuell Schneeräume auf der Stadtlandebahn. Dann kann es durchaus sein, dass man plus 2, 3, 4 Flugzeuge anlässt und die anderen dann zurückhält. Mhm. Streckenfreigabe heißt, aus dem Flugplan, wie der Name sagt, bloß einen Plan, wie das Flugzeug unterwegs sein will, wird es dann hier amtlich mit der Streckenfreigabe. Das heißt, der Pilot muss sich ab da daran halten. Hintergrund ist, was passiert im Fall eines Funkausfalls? Ist, mhm, heute überhaupt kein Problem. Die Flugsicherung weiß, was er macht. Er hält sich an seinen gültigen Flugplan. Der Pilot weiß, was er machen soll, nämlich sich an seinen Flugplan halten. Und damit ist das Ganze auch schon wieder kein Problem mehr. Ja, ja, ja. Aber der kriegt dann schon eine gewisse priorisierte Behandlung, weil er eben nicht auf spontane Änderungen reagieren kann. Richtig. Man kann ihm nichts sagen. Das heißt, man kann ihm nichts sagen, man kann ihn nicht wegdrehen. Das heißt, alle anderen werden ihn dann aus dem Wege räumen. Natürlich wird, ja, er auch speziell auf dem Radar dann verfolgt. Könnte ja sein, dass zum Funkproblem noch ein weiteres Problem hinzukommt, was ihn dann zwingt, vom ursprünglich letzten Freigaben abzuweichen. Ja. Dann wird es natürlich ganz interessant. Ja. Möglicherweise zeigt uns das dann Pilot dann aber über einen gewissen Transpondercode an. Das funktioniert ja unabhängig vom Funksystem. Die 7600 ist der Notfallcode für Radioausfall. 7500 wäre der Entführungscode, sofern es die Piloten möglich sind, den zu schalten. Ja. Oder 7700 wäre dann der allgemeine Notfallcode. Ja. Das heißt, also es besteht irgendeine größere Gefahr für Luftfahrzeug und die Insassen. Ja. Was er noch bekommen hat, ist der Transponder-Code. Der wird aus dem Zentralrechner in Langen abgerufen, sobald man hier den Flugplan bearbeitet. Also Transponder-Code ist eine eindeutige ID, die das Flugzeug zugewiesen kommt und dann im Sekundärradar die Identität zuordnen zu können. Genau, sodass man dann eindeutig auf dem Radar erkennen kann, um welchen Flug es sich handelt. Mittlerweile sind die Radarsysteme so clever, dass sie dann das Rufzeichen des Flugzeuges, mhm, mit auf dem Radar darstellen. Früher hat man nur den vierstelligen, mhm, Zahlencode gesehen, aber die Technik schreitet ja fort. Ja. Ja, wenn er dann fertig ist, wird auch dieser Flug für weitere, zur weiteren Verarbeitung an Taxi oder den Rolllotsen übergeben. Und dort kommt es drauf an, wo er dann steht. Steht er auf einer sogenannten Nose-In-Position? Das ist also hier in Stuttgart alle 10er, 20er und 30er Positionen. Das heißt, nach vorne kann er nicht wegrollen wegen der Gebäudesituation. Mhm. Dann muss das Luftfahrzeug zurückgeschoben werden, auf Englisch Pushback. Ja. Das heißt, hier ist dann die erste Frage bei Taxi nach Pushback. Das kann natürlich nur genehmigt werden, wenn dahinter keine anderen Rollbewegungen stattfinden, ja, oder geplant sind. Ja. Im Normalfall funktioniert es bei uns verzögerungsfrei. Die nächste Freigabe, die dann erteilt wird im Normalfall, ist dann die Rollfreigabe. Das gilt dann für die anderen Parkpositionen auch oder für zurückgeschobene Flugzeuge, dass sie dann über die entsprechenden Rollwerke zur Startlandebahn geführt werden. Die Aufgabe von Taxi ist es dann auch, bestimmte Bedingungen noch einzuhalten, zum Beispiel wenn man früh nur Starts hat, dass man dann keine gleichen Abflugstrecken hintereinander stellt, sofern es möglich ist, dass man die ein bisschen mischt. Warum? Weil die Radarkontrolle wünscht von uns, damit ein entsprechend großer Abstand bei den Radarleuten ist, 3 Minuten Abstand auf der gleichen Abflugstrecke bei gleichen Leistungsdaten. Das heißt also, ein Jet und eine Propellermaschine können dann auch enger kommen, obwohl gleiche Abflugstrecke, aber 2 Boeing 737 sollten dann die 3 Minuten haben. In speziellen Absprachefällen geht es auch kürzer, aber... Und das ist einfach, um bei denen Stress zu vermeiden. Richtig, die haben ja auch ihre vorgeschriebenen Staffelungsmindestwerte, die je nach Entfernung von der Antenne verschieden sind, können auch mal bis zu 10 nautischen Meilen sein und mit 3 Minuten hat man dann diese 10 nautischen Meilen relativ sicher gestellt. Ja. Okay. Und das wäre dann Departure, der den dann übernimmt, wenn hier der primäre Lotse ihn rausgelassen hat. Wenn Taxi die Flugzeuge dann in der Reihenfolge Richtung Stadtlandebahn sortiert hat und sie dann nicht mehr braucht, werden sie frequenzmäßig wieder auf unser berühmte 11880 geschickt. Und dann je nach Situation, ob Anflüge sind oder nicht, sobald dann halt Platz ist, werden die Luftfahrzeuge auf die Stadtlandebahn genommen. Das heißt, die rollen zum Abflugpunkt auf Englisch Line ab. Und sobald dann der Abflugsektor frei ist und auch die Stadtlandebahn davor, könnte ja sein, dass gerade noch einer gelandet ist, der die Piste noch verlassen muss. Dann erfolgt die Startfreigabe. Und dann ist in dem Abflugverfahren, was von Clearance Delivery noch übermittelt wird, automatisch mit enthalten, nach dem Abheben Frequenzwechsel zur langen Radar 125,05. Okay. Das heißt, der Tower hier guckt wirklich nur, wann er starten darf, sagt er im Go und dann war es das eigentlich schon. Richtig. Dieses Abflugverfahren, das hat man vorhin vielleicht nicht so ganz erwähnt, dass mit dem Anlassfreigabe dann auch übermittelt wird, vor dem Transpondercode noch, ist benannt nach der Abflugstrecke, auf der sie sich bewegen. Das heißt, irgendwo mündet dann diese Abflugstrecke auf die normalen Flugroutings und an einem dieser Punkte, zum Beispiel Dinkelsbühl oder Abtal oder wie sie dann alle heißen mögen, diesem Verfahren ist enthalten, wie sie genau hier abzufliegen haben. Das ist ja unterschiedlich je nach Start-Landerichtung, ob sie nach Westen rausstarten oder nach Osten. Da steht drin, dass sie automatisch nach 5000 Fuß steigen nach dem Abheben. Ja. Und da steht dann der Frequenzwechsel drin und gegebenenfalls noch kleine Beschränkungen, dass bestimmte Luftfahrzeuge diese Strecke nicht nutzen dürfen oder dass sie eine Mindeststeigrate einhalten müssen oder so Sachen. Das ist alles mit dem Wort dann geklärt. Seid ihr auch diejenigen, die hier die ATIS-Dinge aufnehmen und oder eingeben und dann automatisch von der nicht verständlichen Computerstimme absprechen lassen? So ist es. Auch in Stuttgart ist irgendwann ein Tag gekommen, wo wir dann die automatische ATIS bekommen haben. War ein bisschen mit Herzschmerz verbunden, als wir dann umgestellt haben. Haben auch viele Piloten zurückgemeldet, dass sie die per Hand aufgesprochenen oder Mund aufgesprochen, muss man besser sagen, besser gefunden haben. Ja, die Wetterdaten laufen bei uns ein, kommen übers Datennetz vom Wetterdienst bei uns ins System. Zusatzdaten wie die Piste in Betrieb, bestimmte Beschränkungen, die es eventuell gibt. Segelflugsektoren. Genau, die Segelflugsektoren werden in unser System eingegeben. Der Sprachwortschatz ist im Automaten hinterlegt und sie bastelt sich dann halt was zusammen. Mit englischer Aussprache. Hanwide. Ja. Es ist manchmal sehr interessant, wie man es eingeben muss, damit dann die Aussprache wieder verständlich ist. Ja, es gibt da so kleine Tricks, dass man es dann versteht. Deswegen findet der Pilot, der sich das Ganze auch ausdrucken kann über Datalink, manchmal noch seltsame Zeichen drin, wie ein Punkt, wo eigentlich keiner hingehört, aber ein Punkt bedeutet im Sprechen eine Pause, sodass man dann zwei Worte voneinander besser trennen kann. Die Dame hat nämlich die Angewohnheit, schnell hintereinander wegzureden, wenn es sein muss. Witzig. Okay, gut. Wir haben vorhin schon über Geräte, also konkret die Anflughilfen geredet. Was steht denn jetzt hier den Kollegen an Informationssystemen im weitesten Sinne zur Verfügung? Also irgendwie Radar gibt es bestimmt. Ja, fangen wir doch erstmal mit dem Funk an, weil das ist unser wichtigstes Mittel, um einfach mit den Piloten zu kommunizieren. Das ist mittlerweile bei uns ein Sprachvermittlungssystem, GateX ist unser Standard, den wir jetzt hier einsetzen. Das heißt, Funk und Telefon läuft über dieses System und teilt sich dann nach der großen Blackbox, wie wir es als Lots bezeichnen, weil da sind unsere Techniker versierter als wir, teilt sich dann auf, ob es dann in die Telefonleitung geht oder zu den Sendern geht oder vom Empfänger kommt. Wozu brauchen Sie Telefon? Zur Koordination mit Nachbararbeitsplätzen oder mit anderen, die mit den Fliegern zu tun haben. Zum Beispiel mit der Verkehrszentrale am Flughafen oder auch die Direktleitung zur Flughafenfeuerwehr, Polizei, mit wem man halt auch immer mal was absprechen muss. Oder auch ein anderer Flughafen, um nach dem Slot zu fragen. Oder geht es inzwischen alles IT-Software, EDV-technisch? Nach Slots fragen wir nicht bei anderen Flughäfen nach, sondern die werden zentral verwaltet über Brüssel. Ah ja, okay. Und wenn wir da was nachfragen müssten, dann können wir die Brüsseler direkt anrufen oder dann entsprechend die Arbeitsplätze, die in Langensender dafür vorgehalten werden, die Flight Management Positionen heißen die. Okay, gut, also Funk, Telefon, Sprache primär. Genau, da haben wir übrigens in der Episode mit der DFS auch schon drüber geredet, ob und wann irgendwann mal die in Anführungszeichen Fernsteuerung durch Sprache ersetzt wird durch irgendeine Datenübertragung. Und da waren die Kollegen sehr, sehr skeptisch. Also das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Also Funk ist da immer noch das Mittel der Wahl. Ja, also zumindest die Sprachübermittlung sollte immer vorgehalten werden. Gerade wenn es Abweichungen vom Standard gibt, ist das das einzige Mittel, um den Piloten schnell klarzumachen, was er tun soll. Was es im Moment auch gibt noch, ist die Übermittlung der Daten per Datenschnittstelle, DCL nennt sich das, Data Link Clearance. Das nutzen wir hier für die Anlass- und Streckenfreigabe. Ja. Manchmal passiert es, dass der gar nicht mit uns geredet hat auf Clearance Delivery, sondern wir haben hier bloß so ein kleines Aufmerksamkeitssignal, ein kleines Telefonklingeln. Man sieht dann auf dem Arbeitsgerät, dem Flugdatenbearbeitungssystem, TFTPS nennt sich das, wie sich der Status des Fluges ändert, von Pending dann in First Contact. Man sieht dann noch über eine kleine Anzeige, dass das eine DCL-Anfrage war. Die kann dann hier auch auf dem gleichen Bildschirm beantwortet werden. Das Ganze geht dann wieder über Satellit zum Flugzeug raus. Der muss dann noch bestätigen, dass er es dann gesendet hat und dann ist damit die Anlassfreigabe ordnungsgemäß abgearbeitet über DCL. Okay. Das Ganze gibt es auch in den Kontrollzentren, zumindest in Planung, dass man dann Standardfreigaben wie Frequenzwechsel, wie Headings oder Höhenänderungen an die Luftfahrzeuge schicken kann. Aber gerade von älteren Lotsen wird es noch zum Teil sehr skeptisch betrachtet. Ist auch die Frage, wie sich das in den Cockpit-Workflow dann einfließt. Ich meine, wenn es direkt auf den Autopilot wirkt, okay, dann hat gar niemand mehr was damit zu tun. Aber wenn die dann den Bildschirm angucken müssen und da ihr lesen, wo muss ich jetzt hinfliegen, das ist auch nicht unbedingt von der Bandbreite der Kommunikation also, her besser als das Audio, oder? Ich weiß nicht. Dadurch, dass der Pilot immer die letzte Verantwortung für den Flug hat, wird eine Steuerung, die vom Boden aus angegeben wird, nie direkt auf das Luftfahrzeug einwirken. Es wird immer so sein, dass der Pilot das zumindest noch bestätigen muss oder ablehnen kann, je nachdem, wie die Situation in der Luft dann halt letztendlich ist. Ausnahme ist natürlich dann diese Drohnen, die ferngesteuert unterwegs sind, aber das ist ja ein spezielles Thema für sich. Klar, ja. Okay, neben Funk? Ja, neben Funk, wir hatten es gerade erwähnt, ist unser Flugdatensystem das nächstwichtige, weil da alles drin steht, was wir über Flüge wissen müssen. Es gibt die Kurzanzeige, so wie wir es jetzt auf den Fenstern sehen. Und wenn man dann den entsprechenden Datensatz anklickt, öffnet sich dann ein Fenster, wo man dann alle Details nochmal genauer sehen kann, auch etwas mehr, was man dann für die unmittelbare Arbeit nicht unbedingt braucht. Früher haben die Lotsen mit kleinen Papierstreifen gearbeitet, die waren in sogenannte Kontrollstreifenhalter eingezogen. Wenn man es entsprechend gut geplant hatte, waren die verschiedenfarbig, zum Beispiel Starts waren in schwarzen Haltern, Landungen in gelben Haltern, Überflüge in roten Haltern. Das ist dann allerdings von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle unterschiedlich. Heute haben wir dann unsere Notizzettel in elektronischer Form vor uns. Sie sehen es gerade da, wo der Kollege dran arbeitet. Die linke Seite sind die Abflüge unten. Das sind die, die innerhalb der nächsten Stunde fliegen wollen. Solange sie grau sind, sind sie noch nicht im Funkkontakt mit uns. Wenn sie dann weiß sind, sind sie im Funkkontakt. Sobald sie sich dann bewegen, werden sie dann ins nächsthöhere Fenster verschoben. Das macht dann die Kollegin auf Taxi. Und wenn sie dann auf die Stadtlandebahn gehen, dann kommen sie in das oberste linke Fenster, werden dann auch gelb, also rot wäre ja Gefahr, deswegen hat man sie nicht in rot gemacht, sondern gelb nach dem Motto, Obacht, da ist was Besonderes, er ist auf der Stadtlandebahn. In der rechten Spalte sieht man dann in umgekehrter Reihenfolge die Anflüge, oben die in der nächsten Zeit zu uns kommen werden, wieder grau, die noch nicht mit uns im Funkkontakt stehen. Und dann je weiter sie zu diesem Trennbalken kommen, umso näher sind sie auf der Piste, in gelb heißt, die haben die Freigabe für die Piste, in dem Fall Landefreigabe. Darunter das Fenster wieder, das ist das, was sich bewegt, das Rollfenster, also man ist da schon auf gleicher Höhe, mit dem die rausrollen, dann hat man den Verkehr, der zueinander gehört, auch beieinander stehen. Und ganz unten dann wieder das, was auf die Parkposition draufgerollt ist, Das heißt also, die sind angekommen. Mhm. Und wenn man dann auf den Bildschirm beim Tower 1, Platznutzer 1 und 2 schaut, die haben dann noch ein Fensterchen oben drüber über beides. Das wären dann die Durchflüge, also früher die roten Kontrollstreifenhalter. Ja. Okay. Ja, zur Unterstützung haben wir in den größeren Towern der Flugsicherung das Radarsystem stehen. Nennt sich bei uns Phoenix. Das heißt, von den ganz normalen Radarantennen, wie sie auch in den Sendern genutzt werden, werden die Signale hier eingespeist. Also das Radar steht nicht hier, sondern es gibt in Deutschland verteilt von der DFS Radarantennen, richtig, die Signale auffangen, richtig, primär, sekundär, und das wird dann durch das gesamte DFS-Netz verteilt, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Genau, wenn Sie jetzt einen Blick Richtung Westen werfen, am südlichen Ortsrand, ja, da dreht sich die Antenne, die hier für uns von Stuttgart die Daten liefert. Also es ist schon pro Flughafen auch eine dedizierte Antenne da? Im Idealfall, ja. Es gibt manche Flughäfen, die haben eventuell auch noch eine zweite Nähe stehen. Soweit ich weiß, hat Frankfurt mindestens zwei von den Antennen in der näheren Umgebung stehen, um halt auch wirklich eine klare Darstellung zu haben und auch Bilder zu haben, falls eine Antenne mal aus Wartungsgründen oder technischen Defekt nicht arbeiten kann. Ja. Der große Unterschied zwischen dem Radarsystem in Langen ist, dort geht alles über den Zentralrechner. Das sind zwei Großrechner, die sich gegenseitig abgleichen und die Signale liefern, und ein dritter, der im Hot Standby ist. Das heißt, sobald einer von den ersten beiden ausfällt, übernimmt nahtlos der dritte, dass wieder zwei Rechner gleichzeitig da sind. Ja. Und von dort gehen die Bilder dann auf die Arbeitsposition und werden dann dort an den Bildschirmen dargestellt. Bei uns ist es so, dass dann kleine PCs in jeden Arbeitsplatz eingebaut sind, die dann die Signale verarbeiten und dann für uns generieren und auf dem Bildschirm darstellen. Das heißt, die Daten, die hier jetzt auf dem Schirm angezeigt werden, kommen mehr oder weniger von dem Radar da oben. Richtig, wir haben noch weitere Antennen, die hier eingespeist werden, aber dadurch, dass sie relativ weit weg sind, eine steht im Odenwald, eine im südlichen Schwarzwald, Pfälzerwald steht wohl auch noch eine, die uns Daten liefert. Da bin ich schon mal dran vorbeigefahren. Aber die sind dann so weit weg, dass dann die Zieldarstellung sehr ungenau wird. Ja. Würde unsere Anlage hier ausfallen, die ja nah am Platz steht und eine relativ genaue Zieldarstellung hat, wir dürfen hier mit 3 nautischen Meilen Abstand die Flugzeuge zueinander staffeln, also separieren, klar halten, wie man es auch immer sagen will. Ja. Sobald die Anlage ausfällt und nur von anderen Antennen das kommt, ist der Mindestabstand dann 5 nautische Meilen, geht gleich mal hoch. Und auch die Mindestflughöhe, in der wir arbeiten dürfen, erhöht sich dann von den 3.500 Fuß, was die sogenannte Minimum-Radarvektor-Höhe ist, dann sofort auf mindestens 4.000 bis 5.000 Fuß, je nachdem, welche Antenne noch Signale liefert. Ja, weil der halt weniger niedrig sieht, weil irgendwie Bodennähe. Genau, die Zielerfassung in Bodennähe ist dann immer schlechter. Ja. Was sieht man auf so einem Radarbildschirm? Dargestellt ist erstmal als fest eingearbeitete Karten die Umgebung, sprich der Flugplatz, die verlängerte Anfluggrundlinie, die Luftraumstruktur unserer Kontrollzone oder darüber liegende Lufträume. Die Navigationspunkte sind eingezeichnet, was das Herz so begehrt. Auch geografische Eigenheiten wie die Autobahnen, wie wichtige Flüsse, Neckar und was es alles gibt. Auch die Konturen von größeren Städten sind eingezeichnet. Die blendet man sich dann nur bei Bedarf ein. Man kann sich dann auch die vorhin schon angesprochenen Segelflugsektoren einblenden, wenn die dann aktiviert sind, dass man dann die Luftfahrzeuge, die von der Flugsicherung kontrolliert werden, davon auch freihalten kann. Aber das ist dann immer nur nach Bedarf, kann man sich die Bilder dazuschalten oder wegschalten. Und ihr könnt auch prinzipiell filtern, welche Art von Zielen ihr sehen wollt. Also ich frage deshalb, weil am Sonntagnachmittag bei gutem Wetter müsste ja da südlich alles voll sein von Primärzielen, ne? Segelflieger. Das ist möglich prinzipiell. Wir machen es im Prinzip so, dass wir die Flugzeuge, die hier bei uns in Bodennähe unterwegs sind, anzeigen uns lassen. Alles, was dann in größeren Höhen unterwegs ist, für uns ja weniger eine Rolle spielt, dann immer weiter ausgeblendet werden. Das heißt also, die Darstellung wird immer blasser, bis sie dann irgendwann mal nur noch eventuell ein kleines Kreuz ist oder ganz ausgeblendet ist. Machten die Kollegen zum Teil nicht gerne, weil wenn der Transponder eine Fehlanzeige hat, dass er eine Höhe anzeigt, in der Flieger gar nicht ist, und dieses Höhenband wäre ausgeblendet, würde man den Flieger nicht sehen. Deswegen haben viele Kollegen dann die Eigenschaft, dass sie dann nur die niedrigste Anzeigestufe wählen, dass dann bloß noch ein kleines Kreuz erkennbar ist. Dann weiß man zumindest, aha, das könnte sein. Dann könnte man den Filter komplett aufheben und sieht ihn dann deutlicher. Was am Wochenende bei schönem Wetter ein Problem sein könnte, sind viele Sichtflieger, die unterwegs sind. Ja. Die machen dann unter Umständen das Radarbild etwas unübersichtlich. Da können ihnen die Kollegen von der Anflugkontrolle bestimmt ein Lied von singen. Die versuchen es dann wieder auszublenden. sofern die Luftfahrzeuge ihre Transponder ordnungsgemäß geschaltet haben. Das heißt also entweder den allgemeinen Sichtflugcode, die 7000, und die Höhe mit abstrahlen, kann man dann sagen, alles was 7000 unter einer bestimmten Höhe abstrahlt, die blende ich mir aus dem Geschehen aus, weil doch die Flugsicherung in größeren Höhen arbeitet. Da sollten wir vielleicht nochmal kurz den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärradar und Transponder erzählen. Primärradar ist das, was es schon seit langer Zeit gibt. Es ist ein großer Antennenspiegel, der sich dreht. Er sendet ein elektromagnetisches Feld aus. Das wird dann an Hindernissen in dem Fall reflektiert. Das können feststehende Hindernisse am Boden sein, wie zum Beispiel Türme, Häuser oder Berge, aber auch von Luftfahrzeugen. Das Signal bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit, kommt zurück zum Spiegel, wird dort wieder empfangen über die Drehrichtung des Spiegels, also welche Gradzahl der gerade einnimmt, und über die Laufzeit des Signales kann man dann ausrechnen, wie weit das Ziel entfernt ist und kann es dann entsprechend auf dem Bildschirm darstellen. Da muss man dann den Höhenfehler noch ein bisschen mit berücksichtigen, weil je höher ein Flugziel ist, umso weiter wird es auf dem Radar dargestellt, weil dann die Höhe noch dazukommt. Das heißt also, das wird, je näher man an der Antenne ist, durchaus ein kleines Problem werden, dass er dann weiter weg dargestellt wird, als wie er wirklich von der Antenne weg ist, nur weil er höher ist. Ja. Höhe wird gar nicht dargestellt, weil man da keine Möglichkeit hat, die herauszufinden mit diesem System. Deswegen wurde ja dann das sogenannte Sekundärradar mitentwickelt. Es kommt auch zum Teil aus dem militärischen Bereich für die Freund-Feind-Kennung. Funktioniert so, dass im Normalfall auf dem Primärspiegel oder mittlerweile auch extra eine kleine Antenne angebracht ist, die sich auch dreht. Die sendet ein Abfragesignal aus, wer bist du, aktiviert im Flugzeug den Transponder, und der antwortet dann, wenn es ein einfacher Transponder ist, mit dem Zahlencode und mit eventuell noch Höheninformationen, die mit abgestrahlt werden. Moderne Transponder, die nach Mode S arbeiten, können noch wesentlich mehr Informationen abgeben, sodass dann bekannt ist, um welches Flugzeug es sich wirklich handelt, dass man dann Eintragungszeichen oder, wie es vorgeschrieben ist, nochmal das Rufzeichen fest abstrahlt, welches das Flugzeug gerade benutzt. Das wird dann empfangen und auch nach dem gleichen Prinzip wieder Drehwinkel, Laufzeit des Signals dargestellt. Hier hat man allerdings die Möglichkeit, dass die Höhe mit rausgerechnet werden kann, weil die dann über den sogenannten Mode Charlie mit abgestrahlt wird. Oder über Mode S mit übermittelt wird. Im Internet gibt es diese ganzen Flight-Tracker-Webseiten, kennen Sie bestimmt. Und ich habe mich da mal so ein bisschen durchgeklickt und habe herausgefunden, dass die nicht Radardaten auswerten, sondern ADS-B-Signale verarbeiten. Spielt ADS-B hier schon eine Rolle? Es war mal in Planung gewesen, allerdings im Moment sämtliche Verfahren dazu außer Kraft gesetzt. Weil das dann auch von der Genauigkeit hier noch nicht das liefert, was wir haben wollten. Und es auch ziemlich teuer ist, weil man diese Empfänger dann entsprechend am Flughafen und in der Umgebung positionieren müsste. Genutzt wird es teilweise für Rollfeldradar, aber das muss dann der Flughafen dann für sich selbst entscheiden. Sofern ich weiß, München und Frankfurt planen wohl mit ADS-B, um die Darstellung des Rollverkehrs auf dem Boden dann entsprechend zu verbessern, da wo eventuell Antennen Schwierigkeiten haben, die zu empfangen, weil da Hinterhöfe entstanden sind, in die die Luftfahrzeuge reingerollt sind. Aber es gibt inzwischen auch noch andere Methoden mit Kameras, aber da ist man noch in der Entwicklungsphase, um das die nächsten Jahre dann auf den Markt zu bringen. Bei ADS-B ist es ja so, dass das Flugzeug selber autonom durch GPS und andere Mittel seine Datenposition, Geschwindigkeit liefert und die dann nur noch zurückfunkt. Also da spielt das Radar als Sensor auf dem Boden eigentlich keine Rolle mehr. Richtig, das läuft komplett frei von jeglichen Radarsystemen. Mittlerweile gibt es ja wohl genügend, die sich da in Netzwerken zusammengeschlossen haben, die sich einen ADS-B-Empfänger zugelegt haben und dadurch kann man dann diese Tracker im Internet betreiben. Die Zuverlässigkeit ist mit Vorsicht zu genießen, aber für einen reinen kurzen Überblick privaterseits ist das durchaus eine Möglichkeit. Gibt es hier ein Ground-Radar oder funktioniert das alles visuell? Wir haben im Moment einen Ground-Radar, Bauart schon etwas älter. Wir nennen es gerne auch liebevoll Dampfradar. Genau, dass wir da über dem Frachtterminal sehen und sich relativ schnell dreht. Aber wir sind ja in Planung hier für Stuttgart, das System zu ersetzen durch ein moderneres. Es wäre dann auch auf dem System Phoenix als Bodenlagedarstellung, wie vorhin schon erwähnt, dann eventuell mit Unterstützung durch optische Erfassung Die ADS-B-Erfassung wird wahrscheinlich zu teuer werden hier für den Flughafen Stuttgart. Das heißt jetzt, wenn entsprechend Nebel und schlechte Sichten ist und der Pilot einfach nicht sieht, wo er hinrollt, dann kann man das nicht durch Radar völlig kompensieren, sondern dann geht es halt langsamer am Boden. Dadurch, dass es jetzt so heiß ist und wir schönes Wetter haben, ja, können wir, sag ich mal, beim schönen Wetter per Auge kontrollieren, ja, genau, was die Luftfahrzeuge machen. Wenn das Wetter wieder schlechter wird, sag ich mal, die Reparatur des Systems ist jetzt zeitnah angesetzt, wird wahrscheinlich spätestens morgen der Fall sein, dass es wieder läuft. Das hoffentlich, wenn dann morgen die Gewitterwolken durchziehen und es stärker regnet, haben wir das Rollfeldsystem dann wieder und wir können dann per Radarkontrolle dann überprüfen, ob die Flugzeuge da sind, wo es auch sein sollen. Spielt der Transponder da dann auch eine Rolle? Oder? Bei uns hier nicht. Okay. Es gibt Radarsysteme, wie zum Beispiel in München, wo dann da dran, oder in Frankfurt, dass dann die Flugkennung automatisch mit angehängt wird. Mhm. Aber jetzt hier in Stuttgart noch nicht. Das heißt, das sieht man wirklich nur Punkte dann einfach. Es ist dann wie auf einem normalen Schiffsradar oder so auch ein, bei uns ist es in grüner Farbe im Normalfall, ein grüner Punkt, der sich dann über das Kartenwerk bewegt. Und kann man dem dann zumindest im Software-System ein Label zuordnen und das System trackt den nach oder sind es wirklich nur ein hier Bildschirm noch mit Punkten? Nicht. Deswegen unser liebevolles Dampfradar. Okay. Aber es ist von der Darstellung doch noch so genau, dass man erkennen kann, wo was ist. Ja. Schwachpunkte wären unter Umständen bei Starkregen, also wenn es wirklich schüttet wie aus Kübeln, weil dann auch das Radar einfach an seine physischen Grenzen kommt, um das zu erkennen. Klar, dann fungiert es als Niederschlagsradar. Dann ist es ein Niederschlagsradar und da kann man dann locker auch mal eine Boeing 747 dahinter verstecken. Oh, echt? Hier im Anflug oder hier auf dem Vorfeld? Wenn sie weit genug weg ist, könnte es durchaus sein, dass dann der Regen so stark ist, dass dann das Luftfahrzeug dahinter nicht mehr erkannt ist. Aber das ist äußerst selten. So, jetzt sind wir wieder gut abgeschweift. Haben wir irgendwas vergessen? Ich bin so ein bisschen... Von den Systemen, was wir jetzt noch so weiter haben, ist natürlich unsere Wetter- und Windanzeige. Mhm. Der Platzlotse übermittelt mit jeder Start- und Landefreigabe auch die Informationen, wo der Wind herkommt, wie stark er ist. Das braucht der Pilot einfach als Information, um seinen Anflug ordentlich einschätzen zu können oder auch abschätzen zu können, was passiert nach einem unmittelbaren Abheben, weil sobald das Luftfahrzeug keinen Bodenkontakt mehr hat, hat der Wind Einfluss und versetzt es dann bei Querwind durchaus auch mal deutlich von der Anfluggrundlinie. Ja. Was wir dann noch haben, sind noch ein paar kleine Hilfssysteme, mit denen man dann bestimmte Schaltungen vornehmen kann, zum Beispiel die Befeuerung der Stadtlandebahn, der Rollwege, aber auch die Hindernisbefeuerung hier in der Umgebung oder auch am Fernsehturm, die roten und weißen Lichter, die man bei Nacht gerne sieht, die werden dann von hier aus zum Teil eingeschaltet. Gab es immer so in der Vergangenheit ein nettes Ereignis, wenn man es dann doch mal vergessen hat und es wurde dann schon dunkel, dann rief dann immer eine nette Dame an, weil sie dann befürchtet hat, dass die Flugzeuge gegen den Fernsehturm fliegen. Und mittlerweile ist es dann im Fernsehturm speziell automatisiert. Da ist wohl mit Beleuchtungssteuerung oder mit Helligkeitssteuerung. Sie hat auch schon lange nicht mehr angerufen. Ich hoffe trotzdem, dass es ihr gut geht. Vielleicht hört sie das hier ja. Fühlt sich angesprochen. Möglich. Wäre nett, wenn sie sich mal meldet. Vielleicht kann man sie dann mal einladen. was wir natürlich auch brauchen, das ist das System, was Sie da zwischen Platzlotse 1 und Rolllotse sehen. Das mit diesen Ampelfarben Rot, Gelb und Grün. Mhm. Das ist unsere Alarmierungseinrichtung. Ah. Wir nutzen sie hier speziell im Tower nur, um die Feuerwehr im Falle eines Falles zu alarmieren. Der Flughafen hat das System sich letztens etwas größer einrichten lassen, um auch andere Informationen darüber zu verbreiten. Geht inzwischen vollautomatisch, liefert an verschiedene Teilnehmer, zum Teil über Lautsprecher im Gebäude oder auf die Handys. Also es funktioniert wohl relativ gut. Wir sind ganz zufrieden mit dem neuen System. Ja, je nach Situation werden dann verschiedene Knöpfe gedrückt, der Alarmtext aufgesprochen und die entsprechenden Stellen sind dann vollautomatisch informiert und können dann entsprechend agieren. Ja, okay. Wie viele Lotsen sind hier denn beschäftigt? Im Moment sind wir bei Lotsen 24. Oh, doch so viele. Aber das ist einfach durch den Schichtdienst. Der Tower ist hier rund um die Uhr besetzt. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, wie der Spruch immer so schön geht. Ja. Um den Dienstplan abdecken zu können, sind wir im Moment bei 24. Wir haben historisch gesehen noch Platzkoordinatoren. Das war aus historischer Zeit die Flugdatenbearbeiter, die früher die kleinen Papierstreifen, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, die Kontrollstreifen, zu erstellen, entweder per Hand oder mit dem Computersystem, diese dann in die entsprechenden Halter einzuziehen, die Flugpläne zu bearbeiten. Das war die originäre Aufgabe der Flugdatenbearbeiter. Inzwischen sind wir da ja weiter. Und um den Kolleginnen und Kollegen noch eine Möglichkeit zu geben, hier zu bleiben, nicht irgendwo in andere Regionen der Firma versetzt zu werden. Haben sie dann einen kleinen Aufstieg gemacht. Sie dürfen jetzt auch per Funk arbeiten, was vorher nicht möglich war, und die Streckenfreigabe übermitteln. Okay. Das heißt, da, wo sich kein Luftfahrzeug bewegt, arbeiten auch unsere Platzkoordinatoren, ist eine kleine Aufwertung ihrer Arbeitsstelle gewesen. Also nur die sind von der Ausbildung her keine Fluglotsen, keine Flugleiter, wie es offiziell, glaube ich, heißt, Fluglotsen oder? Ist der offizielle Ausdruck. Fluglotsen, okay. Flugleiter findet man dann auf Landeplätzen, die dann dort das Sagen haben. Aber das Magazin heißt doch so, oder? Der Flugleiter, habe ich da unten gerade rumliegen sehen, deshalb dachte ich. Ja, das ist wahrscheinlich auch noch aus historischer Zeit. Ja. Ja. Wir in Stuttgart stellen um, einfach aus Dienstplangründen, dass sobald unsere Platzkoordinatoren so nach und nach in den Vorruhestand überwechselt sind, werden sie dann von Fluglotsen ersetzt. Mhm. Gibt bei uns dann einen sogenannten homogenen Personalkörper, macht es einfacher, falls mal einer von den Kolleginnen und Kollegen ausfällt. Klar, ja. Also das heißt, Fluglotsen können alle Arbeitspositionen hier besetzen, unsere Platzkoordinatoren im Moment nur Delivery. Ja. Aber letzte Frage, die Fluglotsen, die hier Tower-Dienst machen, die dürfen nicht in Langen im Center sitzen oder im Approach sitzen. Das sind unterschiedliche, zumindest Spezialisierungsrichtungen. Genau, Spezialisierungsrichtungen. In historischer Zeit war das so, dass ein Tower Lots auch eine Approach-Ausbildung hatte und andersrum, da ja meistens die Anflugkontrolle auch am Flughafen selber stationiert war, wie bei uns bis 1995. Mhm. Man ist halt früh zum Dienst gekommen und dann hat man auf die Einteile geschaut, bin ich heute im Tower, bin ich heute in der Anflugkontrolle und dementsprechend ist man entweder auf der Ebene geblieben im Gebäude oder ist halt zwei Treppen hochgelaufen in den Tower. Ja. Aus verschiedenen Gründen hat sich dann unsere Firma dafür entschieden, Tower und Anflugkontrolle zu trennen und die Anflugkontrolle in die Sender zu integrieren, sodass heute die wenigsten Tower-Lotsen noch eine Anfluglizenz haben für die Anflugkontrolle. Vielleicht historisch, wo es jetzt noch in der Nähe war. Frankfurt zum Beispiel war noch in der Nähe gewesen, aber auch da wird die Trennung inzwischen vollzogen, mittlerweile bis in die Ausbildung hinein. Das heißt, ein Tower-Lots erhält nur eine Tower-Ausbildung mit einem kurzen Abriss, was die Kollegen der Anflugkontrolle machen. Die Anflugkontrolle hat halt vorwiegend Center-Ausbildung mit einem kurzen Einblick in das, was die Tower-Leute machen, aber nicht mehr ganz so umfassend wie früher. Ja. Gut, haben wir irgendwas vergessen? Im Moment fällt mir jetzt nichts direkt ein. Geht mir auch so. Dass manche Systeme redundant ausgelegt, vorwiegend die wichtigsten, sprich Funk und Telefon. Ja. Ja gut, okay, dann sind wir, glaube ich, durch. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen. War klasse, hat genau gepasst, was ich vorgestellt habe. Dankeschön. Bitte, bitte. So, damit sind wir am Ende von Teil 1. Im nächsten Teil, so ungefähr in eineinhalb Wochen oder so, geht es dann um das Airport Management System, den Verkehrsleiter vom Dienst und das Gepäckhandling, Gepäcksortierung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren drei Gästen, die sich die Zeit genommen haben, mir da Frage und Antwort zu stehen. Ich möchte mich auch bedanken bei Nicola Lotz, die mir geholfen hat, das Ganze einzufädeln, und bei Katja Vogt, die den ganzen Plan für den Tag ausgearbeitet hat und auch mit mir da den Tag lang rumgelaufen ist. Hat alles hervorragend geklappt. Ivan Frey, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gibt es noch zwei Episoden. Wenn nicht, dann müsst ihr im restlichen August was anderes machen. Und ich freue mich natürlich wie immer über euer Feedback. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. To speak what is true, but words they will not do. My heart is the receiver, picking up and believing the sweet signal coming through. Words ain't big enough, my fumbling tongue ain't digging up the way to say. My friend, the silence says it best, and words they just get in the way. So I say, the name of this song, the name of this song is a secret, but I know that it won't be long till we reach what we've each been seeking. You know the melody,